Anlässlich der Olympischen Spiele in München 1972 gab es ein Sammelalbum mit Sportbildern für Kinder. Bei einer großen Schokoladenmarke lag jeder Tafel ein Bild einer großen Sportlerpersönlichkeit aus den vergangenen Jahren bei, um so bedeutende Momente in Erinnerung zu rufen und die Vorfreude auf die Olympischen Spiele im eigenen Land zu schüren. Oder eben, um kleinen Jungs wie mir von Sportmomenten zu erzählen, die vor ihrer Zeit lagen. Einer Tafel lag ein Bild mit zwei Boxern bei, das ich immer noch vor Augen habe. Es zeigt zwei Boxer, die nicht wie üblich beide die Fäuste zur Deckung gehoben hatten, sondern von denen der eine die Arme hängen ließ und traumwandlerisch vor den Schlägen des anderen nur den Kopf ein bisschen zurücknahm. Typisch Cassius Clay stand unter dem Bild. Und noch eine Bemerkung dazu, dass er im Ring tänzelte. Ich fand das sehr beeindruckend, sehr souverän und sehr cool. Das Bild war von den Olympischen Spielen von 1960, wo Cassius Clay die Goldmedaille gewonnen hatte. 1972 hieß Cassius Clay schon lange Muhammad Ali und arbeitete an seinem Comeback. Das wusste ich aber nicht. Und welche Bedeutung Muhammad Ali als Aktivist und Bürgerrechter hatte und dass er wegen seiner Weigerung, Wehrdienst zu leisten, ein Idol für die Jugendlichen in den 60er Jahren war, wusste ich noch weniger. Es ist eine große Geschichte. Vor den Boxkämpfen hat Muhammad Ali gern dröhnend angegeben, hat seine Gegner verhöhnt und sich selbst als den Größten gepriesen. Das gehörte als Klappern für den Kampf zum Handwerk. Aber vielleicht war er wirklich der Größte. Hören Sie die lange Nacht über Muhammad Ali von Tom Noga. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über große Oper auf dem Vulkan, über das Musiktheater in der Weimarer Republik. Das meistgespielte Stück aus der Zeit kennen Sie bestimmt. Das war die Dreigroschenoper. Aber darüber hinaus gibt es viel mehr zu entdecken. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der DLF-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Ich bin der Größte. Ein Junge, bei dem alte Männer genau zuhören. Ich, ein Junge, der sich nicht mal rasieren muss. Ich werde Weltmeister sein, bevor ich alt genug bin, um Werbung für Rasierwasser zu machen. Für mich war er einer der besten Champions im Schwergewicht. Seine Hauptwirkung bestand darin, dass er alle möglichen Leute auf allen Kontinenten gleich welche Hautfarbe erreicht hat, dass er eine Gesamtwirkung erzielt hat, einfach aufgrund auch von Persönlichkeit, aufgrund von politischen, gesellschaftlichen Stellungnahmen, mit denen er das Boxen weit in andere Bereiche der Gesellschaft hineingetragen hat. Now all of a sudden you have a heavyweight champion who is young, handsome, charismatic. Plötzlich ist da ein neuer Boxweltmeister, jung, gut aussehend, unglaublich stark im Ring, der dieselbe Bedrohung darstellt wie Elvis Presley 8 Jahre früher. Elvis hat die amerikanische Gesellschaft mit Rock'n'Roll konfrontiert, mit schwarzer Musik. I'm young, I'm handsome, I'm fast, I'm pretty and can't possibly be beat. Ich bin jung, schön und unschlagbar. Every time Ali looked in the mirror and said, "I'm so pretty." Wenn Ali in den Spiegel geguckt und gesagt hat, wie schön er sei, hat er in Wirklichkeit "Black is beautiful" gesagt. Damit hat er das Selbstbild vieler Schwarzer verändert. Self-image that many black people had. Ali certainly understood the power of media. Ali hat die Macht der Medien begriffen. Mit seiner Persönlichkeit, seiner direkten Art, seinen Sprüchen, er sei so schön und der Größte. Das hat ihn mit der Jugendkultur der 60er Jahre verbunden. Und dann wird er politisch. Da geht es einzig um den Kampf des Jahrhunderts, den Rumble in the Jungle in Kinshasa, Zaire, zwischen Muhammad Ali und George Foreman. In Zaire ist Ali noch einmal Weltmeister geworden. Es war die Geschichte vom schönen, jungen, schwarzen Prinzen, der vom Thron gestoßen wurde und sich die Krone zurückgeholt hat, im Herzen Afrikas. In the heart of Africa. Das ist Sonny Liston, der Boxweltmeister mit dem härtesten Schlag im Schwergewicht seit Joe Louis. Sonny, ich habe Ihnen eine Stunde beim Training zugesehen. Sie scheinen bereit zu sein für einen Kampf mit einem Giganten. Wie fühlen Sie sich? Echt gut. Wie viele Kilometer laufen Sie denn am Tag? Um die 10. Wird das genug sein? Ich will ihn erwischen, keine Bestzeit laufen. Der Mann, den Sonny Liston erwischen will und dessen Namen er in diesem Interview nicht einmal erwähnt, ist Cassius Clay. Ein Boxer, aus dem die Fachwelt im Februar 1964 nicht schlau wird. Clay ist 4 Jahre zuvor in Rom leicht und locker Olympiasieger im Halbschwergewicht geworden, im Alter von 18 Jahren. Aber was ist die Goldmedaille wert? Bei den Olympischen Spielen wird nur über 3 Runden geboxt, bei den Profis dagegen über bis zu 15. Nach Rom ist Cassius Clay ins Profilager gewechselt und 2 Gewichtsklassen höher, ins Schwergewicht. Statt 80 muss er nun 90,71 Kilogramm auf die Waage bringen. Der 43-jährige Archie Moore nimmt es mit Tanzmeister Cassius Clay auf. Cassius hat vorher gesagt, den alterslosen Archie in der 4. Runde K.O. zu schlagen. Clays Bilanz liest sich gut. 19 Kämpfe, 19 Siege. Aber die Gegner waren schwach oder alt, wie Archie Moore. Und sein Stil ist ungewöhnlich. Cassius Clay ist flink auf den Beinen. Er tänzelt um seine Gegner herum und vermeidet den direkten Schlagabtausch. Oder, wie er es ausdrückt, schweben wie ein Schmetterling, stechen wie eine Biene. Interviews mit mir sind nicht wie mit einem Boxer. Boxer reden nicht. Und wenn doch, erzählen sie dir, dass sie gestern noch 8 Kilometer gelaufen sind, bla bla bla. Cassius Clay in einem Interview 5 Jahre später. Oder besser, Muhammad Ali. Denn nach dem Kampf gegen Sonny Liston wird Clay verkünden, dass er zum Islam konvertiert ist und kurz darauf einen neuen Namen annehmen, einen muslimischen. Ich bin nicht so ein schwarzer Mann. Die Fragen, die mir gestellt werden, in Interviews oder bei Vorträgen an Schulen, sind komplizierter als das, was man die englische Königin fragen würde, Präsident Nixon oder sonst ein Politiker. Flink ist Cassius Clay auch mit Worten. Das hat ihm den Spitznamen The Louisville Lip eingebracht. Die Kessellippe aus Louisville in Kentucky, seiner Heimatstadt. Im Boxen ist ein solches Verhalten neu. Aber es gibt ein Vorbild, Georges George, einen Wrestler. Wie Georges George 1-2 Jahrzehnte vorher, hat auch Ali verstanden, dass Kampfsport nicht nur im Ring stattfindet. Und dass Show und Unterhaltung die Attraktivität der Kämpfe erhöhen. Seinen Gegnern sagt er in Gedichten voraus, in welcher Runde sie K.O. gehen werden. Das kommt oft hin, manchmal aber auch nicht. Für Sonny Liston hat Cassius Clay einen Mehrzeiler geschrieben. Sonny mag groß sein, aber in der 8. ist Schluss. Wenn er in den Himmel will, dann in der 7. Wenn's schlimm kommt, mach ich's in der 6. Wenn er weiter Mist erzählt, geht er in der 5. Hört er nicht auf, über mich zu reden, dann in der 3. Wenn das nicht reicht, dann in der 2. Sollte er weglaufen, mache ich's in der 1. Und wenn er nicht kämpfen will, soll er zu Hause bleiben. I did not see the first fight. Alis ersten Kampf gegen Liston habe ich nicht gesehen, weder live noch im Fernsehen, aber mehrere Male auf Video zusammen mit Muhammad Ali in meiner Wohnung. Der Schriftsteller und Buchautor Thomas Hauser. Seine Biografie Muhammad Ali, His Life and Times, gilt als Standardwerk über den Boxer. How can it not be fun? Wie könnte es keinen Spaß gemacht haben, den ganzen Kampf mit ihm zu sehen? Wenn das deine Arbeit ist, gibt es sicher Schlimmeres. The challenger from Louisville, Kentucky. The former Olympic light heavyweight champion Cassius Clay. From Denver, Colorado. The heavyweight champion of the world, Charles Sonny Liston. Es ist ein ungleicher Kampf, zumindest für Boxexperten. Liston gilt als unschlagbar. 35 seiner 36 Profikämpfe hat er gewonnen, 24 davon vorzeitig. Er hat enorme Schlagkraft, vor allem mit dem Jab, seiner linken Vorhand. Aber Sonny Liston ist unbeliebt. Er hat im Gefängnis gesessen, wegen mehrerer Raubüberfälle und weil er einen Polizisten verprügelt hat. Und er wird, das ist ein offenes Geheimnis, von der Mafia kontrolliert. Eigentlich sollte klar sein, wem die Sympathien zufliegen. Muhammad Ali, der damals noch Cassius Clay heißt. Aber das ist nicht der Fall. Ali gilt als Großmaul und als Rüpel. Er randaliert vor Listons Haus in Denver, pöbelt bei dessen Ankunft am Flughafen vor dem Kampf in Miami und stürzt sich beim Wiegen medienwirksam auf seinen Rivalen, nur um sich von seinen Betreuern zurückhalten zu lassen. Und er beschimpft Liston, mal als Holzkopf, meist als hässlichen alten Bären. Trash Talk, würde man heute sagen. Im Jahr 1964, als von Sportlern noch Anstand und Bescheidenheit erwartet wurde, eine Ungeheuerlichkeit. Clay mit einer Schlagkombination. Noch ein Treffer. Sonny taumelt. Clay hat ihn hart erwischt. Ich war verblüfft, wie schnell Ali war, wie er Liston beherrscht hat. Mit Ausnahme der fünften Runde, als er nicht sehen konnte, weil er etwas in den Augen hatte. Ansonsten hatte er Liston komplett im Griff. Was Ali in den Augen hat und wie es hineingeraten ist, wird nie aufgeklärt. Vielleicht ist es eine Salbe, mit der Listons Betreuer die blutenden Wunden in dessen Gesicht behandelt haben. Vielleicht haben sie etwas davon auf Listons Boxhandschuhe aufgetragen. Ein fieser Trick, aber nicht ungewöhnlich im Boxen jener Zeit. Muhammad Ali had two extraordinary advantages as a fighter. Als Boxer hatte Ali zwei Vorteile: seine Beinarbeit und seine schnellen Hände. Viele andere Boxer haben härter zugeschlagen, viele waren technisch besser, aber keiner war so flink. Er nannte es im Ring tanzen. Which relied on dancing around the ring, as he called it. He had a way of fighting. Er lehnte sich mit tiefhängender Deckung weit zurück und wich den Schlägen seiner Gegner aus. Und er schlug zu, während er außerhalb deren Reichweite war. Er landete seine Treffer immer zuerst. Bis seine Gegner an ihn rangekommen waren, hatten sie schon viele Schläge eingesteckt und es war zu spät. Pause nach der sechsten Runde. Sonny Liston hängt schwer angeschlagen in seiner Ringecke. Now they're working, as we know, with our camera shots in there. Liston hat eine Platzwunde unter seinem linken Auge, wie unsere Kamera zeigt. Seine Betreuer versuchen, die Blutung zu stillen. They might be stopping it. That might be all, ladies and gentlemen. Get up there, get up there, get up in the ring. Sie scheinen aufzugeben. Steh auf, Sonny, zurück in den Ring. Muhammad Ali reißt die Arme hoch. Ein Reporter hält ihm ein Mikrofon unter die Nase. Ich bin der König der Welt. Ich bin schön. Ich habe die Welt erschüttert. Ich bin der Größte. Einmal, als ich den Kampf mit Ali gesehen habe, hat er sich bei diesen Bildern zu mir umgedreht und gesagt, Mann, was war ich damals verrückt. Die Machtstrukturen haben sehr erfolgreich ein Bild des Afroamerikaners geschaffen, als jemand ohne Selbstvertrauen, ohne Kampfgeist. Und plötzlich kommt Cassius. Er sagt, er ist der Größte. Die Wettquoten stehen gegen ihn, aber er gewinnt. Er ist ein Sieger, ein König. Der amerikanische Aktivist und Bürgerrechtler Malcolm X, ein paar Tage nach Alis Sieg gegen Sonny Liston. Noch nennt er Ali bei dessen Geburtsnamen Cassius Clay. Das Beispiel eines Helden hat einen psychologischen Effekt. Wer sich mit Cassius identifiziert, befreit sich von diesem Bild der Afroamerikaner. Der läuft durch die Straßen und sagt auch, ich bin der Größte. Der ist stolz, schwarz zu sein. Das wiederum ist eine Gefahr für die Machtstrukturen. Deshalb die schlechte Presse für Cassius vor dem Kampf. Das war mehr als ein WM-Kampf. Es ging um viel, viel mehr. Cassius ist ein neuer Typus des Afroamerikaners. Vor ihm hat sich niemand getraut, von sich selbst als dem Größten zu sprechen. Afroamerikaner haben einen Minderwertigkeitskomplex. Sie wollen nicht die Größten sein, noch nicht einmal groß. Sie wollen nicht herausragen, sie wollen nur gleich sein. Cassius steht für ein neues Denken. Er weiß tief in seinem Inneren, dass er der Größte werden kann oder was auch immer er werden will. Malcolm X heißt bürgerlich Malcolm Little. Seine Nachnamen hat er, wie viele afroamerikanische Aktivisten jener Zeit, als Sklavennamen abgelegt. Ein Akt der Selbstbefreiung. Während der Sklaverei in den USA wurden Leibeigene mit Vornamen angeredet. Später erhielten sie die Nachnamen ihrer jeweiligen Sklavenhalter. In den frühen 1960er Jahren ist Malcolm X der Sprecher der Nation of Islam. Die Nation of Islam ist eine kulturelle nationalistische Sekte. Viele sehen sie sogar als Separatisten. Sie ist überzeugt, dass sich die Lebensbedingungen der Afroamerikaner nur durch den Aufbau eigener Gemeinschaften verbessern lassen, unabhängig von den weißen Städten und der US-Regierung. Dexter Blackman, Professor für Geschichte und Geographie an der Morgan State University im US-Staat Maryland. Blackman ist Experte für African American Studies, für Geschichte, Kultur und Politik der Afroamerikaner. Sie sah Rassenintegration als Fehler, weil Rassismus dadurch ja nicht verschwände und nur eine Minderheit der Schwarzen davon profitieren würde. Und wie wichtig es war, sich in den schwarzen Stadtvierteln zu organisieren. Anfang der 1960er Jahre ist die Nation of Islam bei vielen Afroamerikanern populär, vor allem in den Städten. Sie predigt die Abkehr vom Christentum und das, was sie als Rückkehr zum Islam propagiert, zur Religion in den Heimatländern der ersten Sklavengeneration. Politisches Ziel ist die Gründung eines afroamerikanischen Staates im Süden der USA. Damit steht die Nation of Islam im Widerspruch zur Bürgerrechtsbewegung um Friedensnobelpreisträger Martin Luther King, der als christlicher Theologe am Christentum festhielt und von einer integrierten Gesellschaft träumte, in der alle die gleichen Rechte besäßen. Die Pressekonferenz am Morgen nach Alis Sieg gegen Listen. Schon länger kursieren Gerüchte, er sei zum Islam konvertiert. Ein Reporter will es wissen. Stimmt es, dass Sie eingetragenes Mitglied der Black Muslims sind? Ali windet sich. Den Begriff Black Muslims lehnt er ab. Eingetragen? Was bedeutet das? Ein Hahn kräht nur, wenn er das Licht sieht. Setzt man ihn ins Dunkle, kräht er nie. Ich habe das Licht gesehen und ich krähe. Ich glaube an Allah und an den Frieden. Ich glaube nicht an erzwungene Integration. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich will nicht in ein weißes Viertel ziehen. Ich will keine weiße Frau heiraten. Tatsächlich hat Ali sich schon vor den Olympischen Spielen in Rom der Nation of Islam zugewandt. Er liest Mohammed Speaks, die offizielle Zeitung der Sekte, benannt nach ihrem Oberhaupt, Elijah Mohammed. Ali besucht Predigten und nimmt an Kundgebungen teil. Sein Mentor ist Malcolm X. Cassius und ich sind enge Freunde. Ich war die ganze Zeit vor dem Kampf in Miami mit ihm zusammen. Cassius ist ein tiefgründiger Denker mit starken Überzeugungen. Im Grunde hat er Sonny Liston dazu gebracht, sich selbst zu verprügeln. Wenn die Leute verstehen, dass er das mit der Kraft seines Geistes hingekriegt hat, dann haben sie eine Vorstellung, wie schlau Cassius ist. Nicht nur Malcolm X gehört zu Alis Entourage. Ali ist umgeben von Mitgliedern der Nation of Islam. Herbert Mohammed, einer der Söhne des Oberhaupts, wird 2 Jahre später Alis Manager. Ali gefällt das Programm der Nation of Islam, die Idee der Selbstbestimmung. Aber es kommt noch etwas hinzu. Die Nation of Islam ist stark genug, um ihn vor der Mafia zu schützen. Das Boxen bis hinauf in die Verbände wurde damals von der Mafia kontrolliert. Und Muhammad Ali will nicht von der Mafia abhängen, nicht so wie Sonny Liston. Er will nicht, dass die Mafia sein Preisgeld kassiert oder ihm vorschreibt, einen Kampf zu verlieren. Die Nation of Islam, so Alis Kalkül, kann ihn davor schützen. Alis Erklärung, dass er Mitglied der Nation of Islam war, fiel in eine Zeit der Rassenunruhen in vielen amerikanischen Städten. Das war ein kollektiver Schock. Die schwarzen Medien haben Ali vorgeworfen, alles wegzuwerfen. Nicht nur seine eigene Karriere, sondern auch die Chance, das Image der Afroamerikaner in der Gesellschaft zu verbessern. Und die Konservativen sahen in den Unruhen den Vorlauf eines gewaltsamen Umsturzes. Sie waren entsetzt über Ali, einen außergewöhnlichen schwarzen Sportler, der sich in ihren Augen als undankbar erwies. Da war jede Menge Hass. Das weiße Amerika konnte nicht auf Ali zeigen und sagen, er ist der Beweis, dass der Rassismus in den USA zurückgeht. Seht her, noch ein erfolgreicher Schwarzer. Ironischerweise fanden die übelsten weißen Rassisten die Lehren der Nation of Islam gut. Vor allem Leute aus dem Süden der USA, wo Rassengesetze galten und die Lebensbereiche von Weißen und Schwarzen getrennt waren und Schwarze bis in die 1960er Jahre von Mitgliedern des rassistischen Geheimbundes Ku Klux Klan gelyncht wurden. Wie die Nation of Islam befürworteten sie die Rassentrennung. Eine seltsame Übereinstimmung der Extremisten auf beiden Seiten. Auch in Kentucky, Alis Heimatstaat, gelten im Jahr 1964 noch Rassengesetze. Sie gehen zurück auf die Abschaffung der Sklaverei nach dem amerikanischen Bürgerkrieg im Jahr 1865. Sie sollen die Vorherrschaft der weißen Elite sichern. Nicht nur alle Lebensbereiche sind getrennt. Ehen zwischen Schwarzen und Weißen sind verboten. Schulen, die in den späten 1950ern die Rassentrennung aufheben, wie es ein Urteil des Supreme Court, des amerikanischen Verfassungsgerichts, angeordnet hat, streicht der Bundesstaat Kentucky per Gesetz alle Gelder. Alis Mutter hat mir mal erzählt, wie sie mit ihm unterwegs war. Er muss damals 6 gewesen sein. Er war sehr durstig und sie gingen zu einem Imbissstand. Aber dort wollte man ihm nichts zu trinken geben wegen seiner Hautfarbe. Er hat geweint, war aber zu klein, um die Hintergründe zu verstehen. Natürlich hat er Diskriminierung erlebt. Erlebnisse wie dieses sind der Nährboden, auf dem die Bürgerrechtsbewegung gedeiht. Aber auch radikale Organisationen wie die Nation of Islam. Alis Vater ist ein Anhänger des Jamaikaners Marcus Garvey, der sich schon Anfang des 20. Jahrhunderts für die Rückführung aller Schwarzen nach Afrika eingesetzt hat. Garvey gilt als geistiger Vater der Rastafaris, einer jamaikanischen Bewegung, die im ehemaligen äthiopischen Kaiser Haile Selassie ihren Heilsbringer sah. Aus unserer Forschung wissen wir, dass sich die meisten jungen Schwarzen der 60er Jahre in irgendeiner Form engagiert haben. Ihnen war klar, was das bedeutete. Damit setzten sie ihre Lebensgrundlage und die ihrer Familien aufs Spiel. Deshalb haben sie nie verlangt, dass andere ihrem Beispiel folgten. Sie wussten, was jeder Einzelne zu verlieren hatte. Sie respektierten ihre Mitmenschen. Es sind wichtige Jahre für die Bürgerrechtsbewegung. 1963 versammelt Martin Luther King bei seinem Marsch nach Washington für Freiheit und Arbeit eine 250.000 Menschen. US-Präsident John F. Kennedy bringt den Civil Rights Act in den Kongress ein, ein Bundesgesetz, das diskriminierende Gesetze einzelner Staaten außer Kraft setzen soll. Er findet jedoch keine Mehrheit im Parlament. Im November 1963 wird Kennedy ermordet. Für Martin Luther King war er ein Verbündeter, für die Nation of Islam ein Vertreter eines rassistischen Systems. Seinem Nachfolger Lyndon B. Johnson gelingt es in langen Verhandlungen, für das Gesetz in beiden Kammern des Kongresses eine Mehrheit zu finden. Mitte 1964 kann er es in Kraft setzen. My fellow Americans, I am about to sign into law the Civil Rights Act of 1964. Muhammad Ali muss sich entscheiden zwischen seiner Loyalität gegenüber der Nation of Islam und seiner Freundschaft zu Malcolm X. Der hat Kennedys Ermordung am Rande einer Kundgebung mit einem bizarren Vergleich kommentiert. Niemand würde leugnen, dass Ihre Hühner, wenn Sie sie morgens von Ihrem Hof laufen lassen, abends zu Ihnen zurückkommen. Ich denke, das ist ein Beispiel dafür, dass die Hühner des Teufels zu seiner Hühnerstange zurückkehren. Die Gewalt, die Sie sehen, die 4 ermordeten Kinder in Birmingham, Medgar Evers oder Lumumba in Afrika, nun einen von Ihnen erwischt hat. Ich bin auf einer Farm aufgewachsen. Hühner, die nachts zurückgekommen sind, haben mich nie traurig gemacht, sondern froh. Malcolm X bezieht sich auf den Bombenanschlag auf eine Baptistenkirche in Birmingham im US-Staat Alabama, dem 4 kleine Kinder zum Opfer fielen. Er bezieht sich auf die Ermordung des Bürgerrechtlers Medgar Evers in Jackson, Mississippi. Der Täter wird erst 31 Jahre später verurteilt. Und auf den Militärputsch gegen Patrice Lumumba, den Präsidenten der gerade unabhängig gewordenen Republik Kongo. Angeführt vom späteren Diktator Mobutu Sese Seko, unterstützt vom US-Geheimdienst CIA. Im Klartext: Kennedys Ermordung sei die logische Folge des Rassismus im Land und der imperialistischen Politik der USA. Nichts, worüber man traurig sein müsste. Im Gegenteil. Elijah Muhammad ist entsetzt. Er suspendiert Malcolm X. Wohl auch, weil dieser Kritik an der Nation of Islam äußert, interne Korruption und die außerehelichen Affären des Oberhaupts anprangert. Muhammad Ali entscheidet sich gegen Malcolm X und für die Nation of Islam. Noch einmal begegnen sich die beiden Männer am Flughafen in Accra, Ghanas Hauptstadt. Ali tourt durch drei afrikanische Länder. Als bekanntester schwarzer Sportler der Welt wird er von Staatschefs empfangen und von Menschenmassen gefeiert. Ein Vorgeschmack auf die weit übers Boxen hinausgehende Bedeutung, die Muhammad Ali haben sollte. Malcolm X seinerseits sucht Verbündete unter Afrikas Staatschefs. Er will den Rassismus in den USA vor die Vereinten Nationen bringen. Bruder Mohammed! Bruder Mohammed! Du hast den ehrenwerten Elijah Mohammed verlassen. Das war falsch, Bruder Malcolm. Ein paar Monate später ist Malcolm X tot. Erschossen während einer Rede im New Yorker Stadtteil Harlem. Von drei Mitgliedern der Nation of Islam. Der Mord löst Unruhen in vielen amerikanischen Städten aus. Vier junge Afroamerikaner denken die Ideen von Malcolm X weiter und gründen die Black Panther Party, eine sozialistische Bewegung. Sie wollen die Afroamerikaner in ihren Stadtvierteln organisieren und so Keimzellen einer Revolution schaffen. Kurz nach dem Mord an Malcolm X hat jemand Feuer in einem von Alis Apartments gelegt, dem in Harlem. Schon damals haben die Leute vermutet, dass er sich gegen Malcolm X und für die Nation of Islam entschieden hat, weil sie die Muskeln hatte. Ich denke das auch. Aber im Hintergrund, das wissen wir aus der Forschung, hat er Malcolm X immer unterstützt. Er hat später oft betont, dass Malcolm sein Mentor war und sein Freund. Aber öffentlich musste er sich von Malcolm X distanzieren, um seine Familie und seine Geschäfte nicht zu gefährden. Das Box-Establishment war Weltmeister gewohnt, ob sie weiß waren wie Rocky Marciano oder schwarz wie Joe Louis und Floyd Patterson, die bestimmten Stereotypen entsprachen. Sie waren anständig, sie traten bescheiden auf und äußerten sich nicht politisch. Schon Sonny Liston war ein Bruch mit diesen Normen, die Verkörperung des schwarzen Gangsters. Aber an ihm war nichts politisch. Insofern war er wenigstens eine ungefährliche Stereotype. Mehr als ein Jahr muss Muhammad Ali auf seine erste Titelverteidigung warten. Oder umgekehrt, Sonny Liston auf seine Revanche. Der Boxverband sperrt ihn wegen Verhaltens, das den Interessen des Boxsports zuwiderläuft, hält die Suspendierung aber nicht durch. Ali erleidet einen Leistenbruch und muss 3 Monate pausieren. Interviews gleichen Verhören, in denen er sich immer wieder für die Mitgliedschaft in der Nation of Islam rechtfertigen muss. Und vielleicht schlimmer noch, in denen ihn die Reporter demonstrativ mit seinem Geburtsnamen Cassius Clay anreden. Now all of a sudden you have a heavyweight champion who is young, handsome, charismatic, very good in the ring. Plötzlich ist er ein neuer Boxweltmeister. Jung, gut aussehend, unglaublich stark im Ring, der dieselbe Bedrohung darstellt wie Elvis Presley 8 Jahre zuvor. Elvis hat die amerikanische Gesellschaft mit Rock'n'Roll konfrontiert, mit schwarzer Musik. Plötzlich wurde schwarze Musik im weißen Radio gespielt. Das wurde als Bedrohung wahrgenommen. Er wird unsere jungen Leute zum Gammeln verführen. Ähnlich bei Cassius Clay, neuerdings Muhammad Ali. Er wird Afroamerikaner zu einem neuen Denken verleiten. Davor hatte nicht nur das weiße Amerika Angst, sondern auch der schwarze Mainstream, weil Ali gegen die Rassenintegration war. Preaching against the grain of integration. Der Rückkampf gegen Sonny Liston ist nichts, worauf die amerikanische Öffentlichkeit gewartet hat. Austragungsort soll Boston im US-Staat Massachusetts sein. Doch 3 Wochen vor dem Kampf zieht die Boxbehörde des Staates ihre Zusage zurück. Listen wird von der Mafia kontrolliert. Ali ist Mitglied der Nation of Islam. Weder die einen noch die anderen will man im Staat haben. Der Kampf wird schließlich in den Nachbarstaat Maine verlegt. In eine Schulsporthalle, in einem Kaff namens Lewiston. Weniger glamourös geht es nicht. Hat Ali für den ersten Kampf gegen Liston noch ein Preisgeld von $630,000 eingestrichen, sind es jetzt nur 250.000. Am Abend des Kampftages lässt sich Ali zur Schulsporthalle fahren. Ein Sportreporter begleitet ihn. Wie sieht Ihr Kampfszenario aus? Es könnte so anfangen, dass ich gar nicht selber schlage, sondern nur zurückweiche und Liston mir folgt und ich ihn dann wumms mit der Rechten treffe. Und dann ist es vorbei. Haben Sie gesehen, wie sich die beiden Boxer bei der Ansprache des Ringrichters angestarrt haben? Das waren böse Blicke. Der Kampf um die Weltmeisterschaft geht über 15 Runden oder weniger an einem ungewöhnlichen Ort. Und jetzt die erste Runde. Cassius versucht, in der Mitte des Rings zu bleiben, weil er da ein wahrer König ist. Schöne Rechte, der beste Schlag des Weltmeisters bisher. Ein rechter Cross von Ali, ein rechter Cross auf Listons Kinn. Liston geht zu Boden. Ali baut sich über ihm auf und schreit ihn an. Steh auf und kämpf, du Flasche. Du willst böse sein? Das glaubt dir keiner. Der Ringrichter drängt Ali zur Seite und zählt Liston dann an. Als der aufsteht, gibt er den Kampf wieder frei. Der Zeitnehmer interveniert. Insgesamt war Liston länger als 10 Sekunden auf dem Boden. Sieg für Ali durch K.O. in der ersten Runde. Das Publikum pfeift und buht. Alis Cross, so scheint es, war eher ein Schubser. Nicht hart genug, um einen wie Liston zu fällen. Von einem Phantomschlag ist die Rede. Und von Schiebung. Die Mafia habe große Summen auf Ali gesetzt. Liston deshalb verlieren müssen. Auch der Live-Reporter hat den Schlag nicht richtig gesehen. Statt am Kinn hat Ali Liston an der linken Schläfe getroffen. In einem für Liston ungünstigen Moment. Liston hatte selbst eine Linke geschlagen, aber sein Ziel verfehlt, weil Ali zurückgewichen ist. Ohne Deckung, weit nach vorn gebeugt und damit ohne Balance, trifft ihn Alis Cross unvorbereitet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sonny Liston normalerweise nicht mehr Gegenwehr gezeigt hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser sogenannte Phantompunch in seiner Wirkung so stark war, dass man unbedingt bis zum Ten-Count liegen bleiben muss. Der Journalist und Boxexperte Bertram Job. Er hat zahlreiche Bücher übers Boxen geschrieben. Die Texte im Bildband Ali, Tribut an eine Legende, vom Englischen ins Deutsche übersetzt und ein Buch über Alis größten Kampf geschrieben. Schlichter Titel, Ali vs. Foreman, 50 Jahre. Ich habe bis heute den Eindruck, dass da nicht alles aufgearbeitet wurde, was im Hintergrund dieses Kampfes vorgefallen ist. Ich denke aber nicht, dass es eine direkte Manipulation in dem Sinne war, dass man Liston viel Geld angeboten hätte, denn das meiste Geld hätte er nach wie vor verdient mit einem Sieg im Revanchekampf und dann hätte er wieder die WM-Börsen eingestreicht. Diese Verbindungen zur Halbwelt, die er hatte, sind nie bis ins letzte Äderchen untersucht worden. Auch die Umstände seines Todes sind ja nie wirklich aufgearbeitet worden. Da bleibt eigentlich einfach ein grauer Fleck, das muss man so benennen. Ohne allerdings Muhammad Ali damit etwas von seinem Sieg zu nehmen. Sonny Liston ist irgendwann morgens gefunden worden nach einem ausführlichen Zug durch die Gemeinde. Das war schon in Las Vegas. Er soll betrunken gewesen sein, er könnte an der Erbrochenen erstickt sein. Jedenfalls wurde da irgendwann ein Herzstillstand festgestellt. Alles ein bisschen ominös, genaueres weiß man auch da nicht. Das war aber erst 1970, 5 Jahre später. Im Rückkampf gegen Sonny Liston im Mai 1965 macht Muhammad Ali Kasse. 8-mal verteidigt er seinen Titel in 2 Jahren. Die Preisgelder liegen zwischen 300.000 und 600.000 Dollar, umgerechnet und inflationsbereinigt zwischen 3 und 6 Millionen Euro. Ali füllt die größten Hallen. Den Astrodome in Houston, Texas mit 37.000 Zuschauern gegen Ernie Terrell. 46.000 sind es im Stadion des Londoner Fußballclubs FC Arsenal gegen den Briten Henry Cooper und im Frankfurter Waldstadion gegen Europameister Karl Mildenberger. Er hat sowohl offensiv als auch defensiv klare Stärken gehabt. Also er konnte sehr gut Schlägen ausweichen. Er konnte ihnen auch die letzte Kraft nehmen, indem er ein bisschen den Kopf zurücknimmt oder die Schläge über die Schulter abrollen lässt. Das heißt, das, was er kassiert hat, hat er dann oft nicht mit voller Wucht kassiert. Und er hatte neben seinen schnellen Beinen vor allem auch ein schnelles Auge und schnelle Reflexe, konnte Lücken beim Gegner erkennen und konnte selbst vermeiden, Lücken zu offenbaren. Alis Titelverteidigungen in den 1960er Jahren sind einseitig. Seine Gegner beherrscht er nach Belieben. Es scheint, als spielte er mit ihnen. Ernie Terrell lässt Ali 15 Runden auf den Beinen. Als Strafe, wie er erklärt, weil der ihn Cassius Clay nennt. Auch Floyd Patterson weigert sich, Alis muslimischen Namen zu benutzen. Patterson ist 8 Jahre Weltmeister im Schwergewicht gewesen, bis ihn Sonny Liston durch einen K.O. in der ersten Runde entthront hat. Ich bin ein Neger und stolz darauf. Aber ich bin auch Amerikaner. Ich bin nicht so dumm, nicht zu wissen, dass Neger nicht alle Rechte und Privilegien haben, die alle Amerikaner haben sollten. Ich weiß, dass wir sie eines Tages bekommen werden. Gott hat uns alle erschaffen und was er getan hat, ist gut. Floyd Patterson in einem Interview mit der Zeitschrift Sports Illustrated. Alle Menschen, Weiße, Schwarze und Gelbe, sind Brüder und Schwestern. Das wird Anerkennung finden, das wird nur Zeit brauchen. Aber es wird nie so kommen, wenn wir so denken wie die Black Muslims. Patterson ist der Gegenentwurf zu Muhammad Ali. Politisch sowieso, aber auch und nicht zuletzt kulturell. Ein Katholik, der in ein weißes Stadtviertel zieht, sich dort nicht willkommen fühlt und wieder wegzieht. Jemand, der seinen Platz in der amerikanischen Gesellschaft der damaligen Zeit kennt und akzeptiert, der auf Wandel setzt, egal, wie lange es dauert. Und damit auch ein Repräsentant einer vergangenen Epoche. Denn die 1960er sind das Jahrzehnt des Aufbruchs und der Emanzipation. Der Afroamerikaner, der Frauen, auch der weißen Kids aus der Mittelschicht. Der Schriftsteller Hunter S. Thompson nennt es eine frische Brise, die den Muff der 1950er Jahre wegbläst. Und Jim Morrison von der Rockband The Doors deklamiert im Song When the Music's Over: We want the world and we want it now. Wir wollen die Welt. Und zwar jetzt. Einen Brief werde ich immer in Erinnerung behalten. weil er zeigt, wie Böse zu Gut und Missverständnis zu Verständnis werden kann. Er war von einem Mann, der im Süden ein Restaurant betreibt. Er hat mir geschrieben, dass er Neger nie habe leiden können. Aber als er sah, wie ich mich als Champion benahm, habe er seine Meinung geändert. Von nun an, sagt er, würde er jedermann bedienen. Würde dieser Mann Clay als Angehörigen der Black Muslims schreiben? Ich glaube nicht. Muhammad Ali verhöhnt Patterson als Onkel Tom. Das nimmt Bezug auf den Roman Onkel Toms Hütte aus dem Jahr 1852, geschrieben von Harriet Beecher Stowe, einer Gegnerin der Sklaverei. Die Titelfigur ist ein tiefgläubiger Sklave, der sein Schicksal stoisch erträgt. Er wird verkauft, gedemütigt, misshandelt und verzeiht seinem Peiniger auf dem Totenbett. Für Patterson ist Ali eine Schande für den Boxsport. In einem Interview kurz vor dem Kampf sagt er, Cassius Clay muss geschlagen werden. Right from the very start, the pattern of fighting goes just as predicted. Es ist ein ungleicher Kampf. Patterson ist kleiner als Ali. Er versucht, in Schlagdistanz zu kommen. Ali weicht aus, tänzelt um Patterson herum. Statt die Fäuste zum Schutz vor sein Gesicht zu halten, lässt er sie tief hängen. Du triffst mich sowieso nicht, signalisiert er damit. Patterson kassiert Schlag auf Schlag. Es scheint, als dosiere Ali die Wucht seiner Schläge. Hart genug, um Wirkung zu erzielen, aber nicht so hart, dass Patterson K.O. geht. Nach jedem Treffer brüllt Ali auf Patterson ein. An seinen Lippen kann man seine Worte ablesen. What's my name? Wie heiße ich? Dann hat der Ringrichter ein Einsehen. Er bricht den Kampf ab. Jahre später wird Floyd Patterson in einem Interview sagen, dass er dieses Ende als demütigend empfunden hat. Er wäre lieber richtig K.O. gegangen. Als Muhammad Ali seinen WM-Titel gegen Floyd Patterson verteidigt, im November 1965, steuern die USA auf eine Zerreißprobe zu. Seit Mitte der 50er Jahre tobt ein Krieg in Vietnam, der typisch ist für die bipolare Welt der damaligen Zeit. Zwischen den Großmächten, den USA und der UdSSR und ihren jeweiligen Verbündeten, herrscht ein kalter Krieg. Man steht sich feindlich gegenüber, scheut aber die Eskalation. Richtige Kriege werden über Stellvertreter wie Vietnam geführt. Das Land ist geteilt. Der Norden kommunistisch, unterstützt primär von der UdSSR. Der Süden ist erst eine fragile Demokratie, dann eine Militärdiktatur, destabilisiert von einer nordvietnamesischen Untergrundarmee, den Vietcong. Die USA leisten dem Süden Militärhilfe. Anfang August 1964 fingieren sie den sogenannten Tonkin-Zwischenfall, den angeblichen Beschuss zweier Kriegsschiffe durch nordvietnamesische Schnellboote. Damit soll die amerikanische Öffentlichkeit für den Kriegseintritt der USA gewonnen werden. Präsident Lyndon B. Johnson wendet sich im Fernsehen an die Nation. Renewed hostile actions. Erneute feindliche Angriffe auf amerikanische Schiffe auf hoher See im Golf von Tonkin haben mich veranlasst, unseren Streitkräften den Befehl zur Gegenwehr zu geben. Bis zum Ende des Vietnamkriegs im Jahr 1975 entsenden die USA 2,7 Millionen Soldaten direkt nach Vietnam. Knapp 60.000 verlieren ihr Leben. Die meisten amerikanischen Soldaten sind Wehrpflichtige, überwiegend aus den unteren Bevölkerungsschichten. Wer Geld hat oder einflussreiche Eltern, der muss nicht nach Vietnam. Bei der Musterung im April 1960 ist Muhammad Ali durchgefallen. Dabei sind die Fragen simpel. Ein Mann ist von morgens um 6 bis nachmittags um 3 auf der Arbeit. Wie viele Stunden arbeitet er, wenn er eine Stunde Mittagspause macht? 7, 8, 9 oder 10? Insgesamt kommt Ali auf 16% richtige Antworten. 30 hätten es für die Wehrtauglichkeit sein müssen. Als die Medien ihn nach dem Kriegseintritt der USA damit konfrontieren, antwortet er mit einem typischen Spruch. Ich habe gesagt, dass ich der Größte bin, nicht der Schlauste. Anfang 1966, als mehr und mehr Soldaten in Vietnam gebraucht werden, senkt das Militär die Schwelle von 30% auf 15% richtiger Antworten. Damit ist Ali wehrtauglich. Kaum haben die Medien davon Wind bekommen, löchern Reporter ihn mit Fragen. Wie stehen Sie zum Krieg in Vietnam? Sind Sie ein Falke oder eine Taube? Wissen Sie, wo Vietnam liegt? Könnten Sie einen Vietcong töten? Was würden Sie tun, wenn ein Vietcong versucht, Sie zu töten? Muhammad Ali platzt der Kragen. Mann, ich habe keinen Ärger mit dem Vietcong. Meine Religion verbietet mir, auf meinen Bruder zu schießen, auf arme Menschen irgendwo im Schlamm. Warum sollte ich auf sie schießen? Sie haben mich nie Nigger genannt. Sie haben mich nie gelyncht. Sie haben keine Hunde auf mich gehetzt. Sie haben weder meine Mutter noch meinen Vater vergewaltigt. Warum also sollte ich auf sie schießen? Alis Statement ist ein Schock für die amerikanische Öffentlichkeit. Mehr noch, eine Provokation. Sie verknüpft Imperialismus und Rassismus. Von radikalen Bürgerrechtlern wie Malcolm X war und ist man solche als unpatriotisch empfundene Denkmuster gewohnt. Aber von einem Sportler? Ali macht Gewissensgründe geltend. Sein Antrag auf Aussetzung seiner Wehrpflicht wird abgelehnt. Ali zieht dagegen vor Gericht. In der Begründung schreibt er: Ich könnte es mir leicht machen, zur Armee gehen, Boxshows in Vietnam geben und das Land auf Staatskosten bereisen. Ich hätte ein leichtes Leben dort. Wäre das nicht gegen mein Gewissen, würde ich es machen. Ich stünde nicht vor Gericht, wenn ich den heiligen Koran und die Lehren des ehrenwerten Elijah Muhammad nicht ernst nehmen würde. Sie verbieten uns, an der Seite von Ungläubigen zu kämpfen. Und die USA sind ein christliches, kein muslimisches Land. Noch nicht einmal Erste Hilfe dürfen wir leisten. Das Gericht weist Alis Klage ab. Als er im April 1967 einberufen wird, verweigert er den Wehrdienst. In den USA ist das damals eine Straftat. Ali wird zur Höchststrafe verurteilt. 5 Jahre Gefängnis, bleibt aber gegen Kaution auf freiem Fuß. Sein Pass wird eingezogen, seine Boxlizenz widerrufen. Das kommt einer Sperre gleich. Muhammad Ali ist 25 Jahre alt. Seine Karriere, so scheint es, ist vorbei. One way to understand it is, during the Cold War, die harsche Reaktion der Verbände muss man im Kontext der Zeit sehen. Während des Kalten Krieges waren alle Verbände auf der Linie der US-Regierung. Wer das nicht war, galt als Kommunist. Dexter Blackman, Experte für African American Studies, für Geschichte, Kultur und Politik der Afroamerikaner. And the sports establishment in the United States depended on the United States government in a number of different ways. Auch die internationalen Sportverbände hingen von den USA ab, besonders die Boxverbände. Sie wurden von Gangstern kontrolliert. Ali zu unterstützen, barg die Gefahr, dass die US-Behörden genauer hinsahen, was hinter den Kulissen des Boxens lief. Schon 1961 hatte Robert Kennedy, der Bruder von US-Präsident John F. Kennedy und damals Justizminister, die Korruption im Boxen untersuchen lassen. Für die Leute hinter den Boxverbänden durfte das nicht noch einmal passieren. Für sie war das eine Überlebensfrage. Sie mussten Ali fallen lassen, obwohl er ihnen das große Geld gebracht hat. Mohammed, Floyd Patterson besucht gerade die Militärbasen in Vietnam. Er sagt, jeder, der die Früchte der USA genießt, ohne für Amerika kämpfen zu wollen, gehört ins Gefängnis oder aus dem Land geworfen. Möchten Sie das kommentieren? Nein, das ist seine Meinung und er kann sagen, was er will. Aber wäre es so, müssten Sie viele Leute aus dem Land werfen. Muhammad Ali in einem Interview Anfang 1968. Finden Sie nicht, dass Sie mehr für Ihre Rasse getan hätten, wenn Sie in die Armee gegangen wären, statt ins Gefängnis? Wer sagt denn, dass ich ins Gefängnis muss? Noch bin ich nirgendwo hingegangen. Wir könnten die ganze Nacht debattieren, ob Afroamerikaner und ihr Freiheitskampf davon profitieren, in Vietnam zu kämpfen und zu sterben. Aber das ist keine Debatte, die ich jetzt führen möchte. Ich habe gehört, dass viele Schwarze bessere Menschen sind, wenn sie aus der Armee zurückkehren, dass der Militärdienst ihnen also etwas bringt. Das mag sein, wenn sie lebend zurückkommen, ohne Arme oder Beine verloren zu haben oder verrückt geworden zu sein. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn er das Glück hat, heil da rauszukommen. 1968 ist ein Schicksalsjahr für die USA. Im April erschießt ein rassistischer Kleinkrimineller den Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger Martin Luther King. 2 Monate später eröffnet ein eingewanderter Palästinenser das Feuer auf Robert F. Kennedy. Der Bruder des ermordeten Ex-Präsidenten John F. Kennedy strebt seinerseits die Präsidentschaft an. Er tritt mit dem Versprechen an, den Vietnamkrieg zu beenden. Einen Tag nach dem Attentat erliegt Robert F. Kennedy seinen Verletzungen. Die Demokraten küren Hubert Humphrey zu ihrem Kandidaten. Humphrey ist amtierender Vizepräsident, mitverantwortlich für die Eskalation in Vietnam und bei keiner Vorwahl angetreten. Ein Deal des Partei-Establishments. Um den Parteitag der Demokraten in Chicago kommt es zu Massenprotesten. Die Nationalgarde geht mit Tränengas und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor. Mit seiner Kriegsdienstverweigerung stand Muhammad Ali für einen immer größeren Teil der Bevölkerung, der gegen den Krieg in Vietnam war. Laut einer Umfrage des Nachrichtenmagazins Newsweek fand schon Ende 1967 knapp die Hälfte der Amerikaner, dass die USA nichts in Vietnam zu suchen hatten. 1968 sinkt die Zustimmung der Amerikaner zum Vietnamkrieg noch weiter. Zurückgekehrte Soldaten, geschunden an Leib und Seele, gründen die Vietnam Veterans Against the War. Live-Bilder der Tet-Offensive, einer Angriffswelle der nordvietnamesischen Armee und des Vietcongs, zeigen dem amerikanischen Fernsehpublikum, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist. Vor allem die Angriffe auf die Botschaft und das Hauptquartier der USA in Saigon sind ein Schock. Berichte von Gräueltaten machen die Runde. Saigons Polizeichef tötet einen Kämpfer des Vietcong vor laufender Kamera mit einem Kopfschuss. Und im Dorf My Lai verüben amerikanische Soldaten ein Massaker. Sie vergewaltigen die Frauen und ermorden 504 Zivilisten. Doch es wird noch 7 Jahre dauern, bis sich die USA im April 1975 aus Vietnam zurückziehen. And in black communities, you're talking about sending young men who, you know, were ghettoized. In den Vierteln der Afroamerikaner war die Zustimmung zum Krieg von Anfang an viel geringer. In den meisten Städten gab es sogenannte rote Linien. Afroamerikaner konnten nur in bestimmten Vierteln leben. Im ländlichen Süden waren die meisten jungen Leute Sharecropper. Sie haben Baumwolle auf gepachtetem Land gepflückt. Sie wurden genötigt, die Schulen zu verlassen und hatten einen schweren Start ins Leben. Und plötzlich werden sie zu Hunderttausenden eingezogen, um in Vietnam zu kämpfen. Die meisten wussten nicht einmal, wo Vietnam liegt. Diese Leute haben Muhammad Ali verehrt, weil er ausgedrückt hat, was sie dachten. Das weiße Mainstream-Amerika war zwar lange gegen Muhammad Ali, aber es gab schon früh weiße Studentenorganisationen, lange bevor daraus eine Friedensbewegung wurde, die Wehrpflichtigen bei der Flucht nach Kanada oder Mexiko geholfen haben. Auch für diese Gruppen war Ali ein Held. 3,5 Jahre verbringt Ali im Exil, wie es heißt. Zwar in den USA, aber verbannt aus der Welt des Boxens. Abgehört und überwacht von der Bundespolizei FBI und vom Geheimdienst NSA, die in ihm einen Staatsfeind sehen. Ali entfremdet sich von der Nation of Islam, bleibt seinem muslimischen Glauben aber bis zu seinem Tod im Jahr 2016 treu. Er lässt sich von seiner ersten Frau scheiden und heiratet seine zweite. Er hat einen Gastauftritt in einem Musical auf dem Broadway. First of all, I would like to thank the student governing body. Zunächst möchte ich den Studenten und den Leitungsorganen danken, aus diesem schönen und ehrwürdigen Anlass sprechen zu dürfen. Und er hält Vorträge in Moscheen und vor allem an Universitäten. Gut besuchte und gut bezahlte Vorträge. It has been said that I have two alternatives. Either go to jail or go to the army. Es heißt, ich hätte zwei Alternativen, entweder ins Gefängnis zu gehen oder zur Armee. Aber es gibt noch eine dritte, Gerechtigkeit. Und wenn die Gerechtigkeit siegt, muss ich weder ins Gefängnis noch zur Armee. They say to me daily, you are a prize fighter. What's the difference? Sie sagen, du bist ein Profiboxer. Wo ist der Unterschied? Da ist ein verdammt großer Unterschied zwischen einem Boxkampf und dem Krieg in Vietnam. Im Ring möchte ich einen sauberen Kampf gewinnen. Aber im Krieg geht es um Töten, Töten, Töten. Mit Maschinengewehren, Bazookas, Handgranaten und Bombenangriffen. Im August 1970 hat sich die Stimmung in den USA komplett gedreht. Nur noch eine kleine Minderheit ist dafür, den Krieg in Vietnam fortzusetzen. Und damit erscheint Alis Kriegsdienstverweigerung vielen in einem anderen Licht. Die Boxverbände heben seine Sperre auf. Zwei Monate später steigt Muhammad Ali wieder in den Ring. Er ist 28 Jahre alt. Im Juni 1971 schließlich hat er auch vor Gericht Erfolg. Der Supreme Court, das höchste Gericht der USA, widerruft Alis Verurteilung zu 5 Jahren Gefängnis. Jetzt möchte ich es von euch hören. Wer ist der wahre Boxweltmeister im Schwergewicht? There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love. Ali war ein Pan-Afrikanist. Er hatte verstanden, dass Farbige überall auf der Welt im Namen des Kapitalismus und der weißen Vorherrschaft ausgebeutet wurden. Und dass das Schicksal der Afroamerikaner mit jenem der Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika verknüpft war. Als Afroamerikaner konnte er sich nicht in den Dienst einer Regierung stellen, die den Menschen in Vietnam ihr Selbstbestimmungsrecht verweigerte. Talk to me, you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on, right on. Welt des Boxens, die Muhammad Ali bei seiner Rückkehr vorfindet, ist eine andere als jene, die er 3,5 Jahre zuvor verlassen hatte. Der amtierende Weltmeister heißt Joe Frazier. Für die Fachwelt steht dessen Nachfolger schon bereit. George Foreman, ein Boxer mit enormer Schlagkraft, der seine Gegner reihenweise vorzeitig auf die Bretter schickt. Beide kommen aus dem Süden. Beide sind in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Frazier in North Carolina, Foreman in Texas. Beide sind wie Ali Olympiasieger geworden. Frazier 1964, Foreman 1968. Alis Rivalität mit ihnen wird das Boxen der 1970er Jahre prägen. Ich möchte nicht angeben wie früher, aber ich war so gut, so schnell und meiner Zeit so weit voraus, dass etwas passieren musste. Die Leute fingen schon an meinen Siegen zu zweifeln. Joe Frazier hat mir meinen Titel kampflos weggenommen. Tatsächlich gilt Frazier als Weltmeister von Alis Gnaden. Hinzu kommt, dass es damals drei Boxverbände gibt, WBA und WBC, World Boxing Association bzw. Council, und die New York State Athletic Commission. Die Titel aller drei Verbände hatte Ali bis zu seiner Suspendierung im April 1967 gehalten. Den weniger bedeutenden, den aus New York, hat Frazier Anfang 1968 gewonnen, in nur einem Kampf, ohne Ausscheidungen, wie sie sonst bei einem vakanten Titel üblich sind. Erst Anfang 1970 gelingt es ihm, in einem Wiedervereinigungskampf der Verbände auch die Titel der anderen beiden zu gewinnen. Nun, wo ich 3,5 Jahre weg war, denken viele Leute, Ali ist langsam, fett und faul. Mehr als 5-6 Runden hält er nicht durch. Vielleicht kann er jetzt geschlagen werden. Euch sage ich, ich bin als 22-jähriger Junge Weltmeister geworden. Noch nicht abgehärtet, aber talentiert. Das Talent habe ich immer noch. Und ich bin abgehärtet wie ein erwachsener Mann. Ich muss nicht mehr so viel ausweichen. Ich kann stehen bleiben und zurückschlagen. Am 26. Oktober 1970 steigt Muhammad Ali gegen Jerry Query in den Ring. Erstmals seit 3,5 Jahren wieder. Er wirkt fit und austrainiert, als wäre er nie weg gewesen. Query ist ein Aufbaugegner. Gut genug, um Ali zu fordern, aber bei weitem nicht gut genug, um ihn zu besiegen. Nach der dritten Runde beendet der Ringarzt den Kampf. Query blutet durch eine klaffende Wunde über dem linken Auge. Alis nächster Gegner 6 Wochen später ist ein anderes Kaliber. Oscar Bonavena aus Argentinien, ein furchtloser Angriffsboxer. Beim Wiegen die übliche Show. Nur ist es Bonavena, der Ali provoziert. So redest du nicht mit Muhammad Ali. Clay. Clay. Ich heiße Muhammad Ali. Clay? Die Antwort kriegst du im Ring. Es wird eine Schande für Argentinien sein, wenn ich mit ihm fertig bin. Hör mal, warum bist du nicht in die Armee gegangen? Bist du ein Feigling? Sag das nochmal. Warum bist du nicht in die Armee gegangen? Ich sag's dir Montagabend mit meiner Rechten. Ach, hör auf, du bist ein Feigling. Ich verpasse dir eine Abreibung zur Strafe. Now I know you're gonna get a whooping. I'm gonna punish you. You will be punished. Ich glaube, er ist nervös. Im Kampf lässt die Abreibung auf sich warten. Mitte der sechsten Runde wundert sich der Reporter. Ali scheint sich zurückzuhalten, den ganzen Kampf schon. Bonavena trifft mit einer Linken. Ein wilder Kampf. Bonavena ist einen Kopf kleiner, kommt mit seinen Schlägen aber immer wieder durch. Ali hat Probleme, ist nicht mehr so dominant wie früher und trifft nicht mehr mit der gewohnten klinischen Präzision. Ali deckt Bonavena mit Schlägen ein. Beide gehen jetzt aufs Ganze. Die 15. und letzte Runde. Ali führt nach Punkten. Bonavena kann nur noch durch K.O. gewinnen. shot left. Floored him. It came from nowhere. Was für eine Linke von Ali. Aus dem Nichts. Bonavena geht zu Boden. Und kurz darauf noch einmal. And now Ali is behaving like the old Ali. Ali jetzt wieder der alte Ali. Wenn Bonavena noch einmal in dieser Runde auf die Bretter muss, ist der Kampf automatisch vorbei. Er greift an. Und es ist vorbei. Ali gewinnt durch technischen K.O. nach 2 Minuten und 3 Sekunden in der letzten Runde. Wieder mit einer Linken. It began with a left. Muhammad, Bonavena war härter als erwartet. Ich bin froh, gewonnen zu haben. Joe Frazier hat ihn nicht K.O. geschlagen, ich schon. Jetzt werden wir sehen, wer der wahre Boxweltmeister ist. Geht es ums Ganze. Es kommt zum Kampf um den Weltmeistertitel gegen Joe Frazier. Auch 1971 noch war die Meinung der Amerikaner über Muhammad Ali gespalten. Die einen waren, wie ich, gegen den Krieg in Vietnam und fanden seine Wehrdienstverweigerung gut. Muhammad Alis Biograf Thomas Hauser. There were people who felt that he was violating his patriotic duty. Die anderen sahen darin eine Verletzung seiner patriotischen Pflicht, wie sie es ausdrückten. In Alis erstem Kampf gegen Joe Frazier war diese Spaltung deutlich zu erkennen. Diese Leute haben Frazier frenetisch unterstützt, aber nicht, weil sie ihn mochten. Ihre Unterstützung für Frazier war das Spiegelbild ihres Hasses auf Ali. Sie wollten, dass er Ali stellvertretend für sie selbst verprügelt. Und wir anderen wollten, dass ihm das misslang. Ali gegen Frazier ist das Sportereignis des Jahres 1971. Von den Boxpromotern zum Kampf des Jahrhunderts ausgerufen. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Boxens stehen sich zwei ungeschlagene Champions gegenüber. Und für Ali gilt es, ein ehernes Gesetz zu brechen. They never come back. Wer einmal den WM-Titel verloren hat, holt ihn sich nie wieder zurück. Nur einem Boxer ist das bis dahin gelungen. Floyd Patterson im Jahr 1960. Im Vorfeld des Kampfes der übliche Trash-Talk. Sprüche, die Show sein mögen. Aber wer Frazers Gesicht beim Wiegen sieht oder seine schmallippigen Antworten hört, der ahnt, dass Alis Sprüche ihn tief im Inneren verunsichern und treffen. Frazier ist zu hässlich, um Weltmeister zu sein. Und zu dumm. Der Weltmeister sollte schön und schlau sein, wie ich. Ich verlange 15 Ringrichter. Einer allein kommt unmöglich bei meinem Tempo mit. 98% meiner Leute sind für mich. Die identifizieren sich mit meinem Kampf, weil es ihr tagtäglicher Kampf auf den Straßen ist. Wenn ich gewinne, gewinnen auch sie. Jeder Schwarze, der zu Frazier hält, ist ein Onkel Tom. Ich bin überall. In England, Frankreich und Italien. Israel und Ägypten werden für den Kampf eine Waffenruhe vereinbaren. China und Taiwan auch. Eine Nacht wie diese hat es seit Anbeginn der Zeit nicht gegeben. Und wenn sie vorbei ist, ist Muhammad Ali wieder der rechtmäßige Weltmeister. Eine harte Linke an Fraziers Kopf. Frazier ist ein Spätstarter und Ali weiß das. Muhammad Ali knows that. Der Kampf ist von der ersten Sekunde an packend. Zunächst hat Ali Vorteile, dann Fraser. Aber das Momentum kippt immer wieder. Mal in diese, mal in die andere Richtung. Neither one has ever fought a fighter. Keiner der beiden ist je zuvor auf einen Gegner dieses Kalibers getroffen. Ohne Zweifel. Dann die 9. Runde. Ali muss Schlag auf Schlag einstecken. Viel mehr, als er es gewohnt ist. Vor allem linke Leberhaken. Frasers Spezialität. Ali klammert, lässt sich immer wieder in die Seile fallen und duckt sich hinter seiner Deckung, um Kopf und Körper zu schützen. Der Muhammad Ali, den wir kennen, war ein Tänzer. Hier und heute tanzt er nicht. Die letzte Runde. Ali liegt nach Punkten klar zurück, auch wenn er Fraser in der 14. Runde noch einmal stark zugesetzt hat. Gewinnen kann er nur noch, wenn er Fraser K.O. schlägt. Aber er läuft in einen linken Haken und geht selbst zu Boden. Der Ringrichter zählt ihn an. Ali wirkt benommen. Aber auch Fraser ist am Ende seiner Kräfte. Sein linkes Auge geschwollen und der linke Backenknochen womöglich gebrochen. Zwei Männer, die bis zur Erschöpfung aufeinander eingeschlagen haben. Die Urteile der beiden Punktrichter sind eindeutig. Der eine wertet 9 der 15 Runden für Joe Fraser, der andere 11. Der Kampfrichter sieht Fraser mit 8-6 vorn. Eine Runde wertet er unentschieden. Damit hat Joe Fraser seinen WM-Titel verteidigt. Und Muhammad Ali zum ersten Mal einen Profikampf verloren. They never come back. Man sagt heute, und das ist allgemeiner Konsens unter vielen Boxschreibern, dass die beste Zeit tatsächlich die war, als Muhammad Ali das erste Mal Weltmeister war und dass er aufgehalten wurde, gebremst wurde in dieser Zeit durch die Sperre, die er eben wegen seiner Kriegsdienstverweigerung dann erfahren musste. Der Boxexperte Bertram Job. Diese 3,5 Jahre, die haben richtig wehgetan. Und danach, das konnte man an den 2 Aufbaukämpfen sehen, die er dann gemacht hatte. Danach war Ali nicht mehr so schnell wie Cassius Clay und auch nicht mehr so schnell wie der junge Muhammad Ali und musste entsprechend seine Strategie anpassen. Ich habe Clay nie gemocht. Manchmal, wenn wir unter uns waren, haben wir über unsere Frauen und unsere Kinder geredet. Normales Zeug halt. Aber sobald jemand anderes dazu kam, fing er an, sich aufzublasen und ich konnte nicht mehr mit ihm reden. Ich habe sein großes Maul gestopft. Joe Fraser in seiner Autobiografie Smokin' Joe. Seine Worte vor dem Kampf haben mich mehr verletzt als seine Schläge. Er sagt, das sei nur Show gewesen, um die Leute anzulocken, aber das ist Quatsch. Es gab ein festes Preisgeld, 2,5 Millionen Dollar für jeden von uns. Er hat mich Onkel Tom genannt und den Weltmeister der Weißen. Lauter verlogene Sachen, um die Leute gegen mich aufzubringen. Das war gut für ihn, nicht für die Schwarzen. Clay war kein Anführer der Schwarzen. Für Joe Frazier ist der Sieg gegen Muhammad Ali eine Genugtuung. Nun ist er der unbestrittene Weltmeister. Unbestritten, wie er in seiner Autobiografie schreibt. Frazier erwähnt auch das Titelblatt einer Zeitung. Ali auf dem Boden mit der Überschrift »Joe ist der Größte«. Aber Frazier zahlt einen hohen Preis für den Kampf. Unfähig zu gehen, zu essen, zu trinken und zu urinieren, checkt er für 3 Wochen in einer Privatklinik ein. Auch Ali muss ins Krankenhaus, direkt nach dem Kampf, zum Röntgen seines Kiefers. Am nächsten Morgen gibt er eine Pressekonferenz. Ich habe nur einen Kampf verloren, mehr nicht. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Nachrichten halten nicht lange. Ein Flugzeug stürzt ab, 99 Menschen sterben. Nach ein paar Tagen ist das vergessen. Meine Niederlage ist nicht so wichtig wie der Tod dieser 99 Menschen. Präsidenten werden erschossen, Bürgerrechtler auch. Das Leben geht weiter. Joe Frazier hat gestern Abend gesagt, dass sie nie wieder gegen ihn kämpfen würden. Er irrt sich. Tatsächlich beinhalten die Verträge des Fight of the Century einen Rückkampf. In Kalifornien. Für $750.000 für jeden der beiden Boxer plus die Hälfte aller sonstigen Einnahmen. Doch Frazier ist das zu wenig. Auch ein Angebot über $2.7 Millionen schlägt er aus. Er verlangt 3,5 Millionen und stellt die Bedingung, dass Ali weniger bekommt. Als es im Januar 1974, knapp 3 Jahre später, zur Revanche kommt, kassiert Joe Frazier nur $850.000. Auch weil er nicht mehr Weltmeister ist. George Foreman hat ihn nach nur 2 Runden entthront. Schon in der ersten Runde geht Frazier 3-mal zu Boden. Aber die Regel, dass 3 Niederschläge in einer Runde das ausbedeuten, gilt in diesem Kampf nicht. Nach dem 3. Niederschlag in der 2. Runde, dem 6. insgesamt, bricht der Ringrichter den Kampf ab. Frazier is ready to go again. There he goes. 3 times. 3 times. The fight is stopped. Ali dagegen hat sich nach seiner Niederlage gegen Frazier eine Legende gebastelt. Eigentlich sei er der rechtmäßige Sieger gewesen, weil er mehr Treffer gelandet habe. Dass Ali öfter getroffen hat, stimmt zwar, aber Frazers Treffer haben mehr Wirkung erzielt. Auch weil Ali nicht flink genug war, um zu tanzen, wie vor seinem Exil. Er wusste selber genau, dazu ist er nicht mehr in der Lage. Also hat er Techniken entwickelt und vor allem auch im Training über viele, viele, viele Runden mit seinen Sparringspartnern eingeübt, die Schläge so zu nehmen, dass sie sich in der Summe nicht so desaströs auswirken. Man kann den Kopf leicht zurückkommen, wenn man sie kommen sieht, die Schläge, um die letzte Wirkung eben zu nehmen. Dann ist schon ein Teil der Kraft, trifft nicht mehr so auf. Man kann die vordere Schulter in Bezug zum Gegner so hochziehen, dass der Schlag über die Schulter schon leicht abgelenkt, leicht abgefedert wird. Und natürlich kann man auch versuchen, Schläge ganz zu vermeiden, durch Abtauchen, einen Schritt zurück machen. Auch Ali muss vor der Revanche eine Niederlage nach Punkten hinnehmen. Nicht so demütigend wie Frazier's gegen Foreman, dafür aber gegen einen Nobody, gegen Ken Norton, dessen letzter Kampf 700 Zuschauer angelockt und ihm ein Preisgeld von $300 eingebracht hat. Ali hat nur 3 Wochen für den Kampf trainiert, ein paar Kilos zu viel auf den Rippen und ist durch eine Knöchelverletzung gehandicapt, so die Entschuldigung. Die Verletzung hat er sich beim Golfen zugezogen. Doch auch den rasch angesetzten Rückkampf gegen Norton gewinnt Ali nur knapp. Joe Frazier sagt, er will, dass sein Sohn Boxer wird. Ich dagegen will, dass mein Sohn Anwalt oder Arzt wird. Ich bin nicht gebildet, aber ich weiß, wie wichtig eine gute Schulausbildung ist. Deshalb besucht er eine gute Schule und lernt Lesen und Schreiben und Fremdsprachen. Meine Tochter will Ärztin werden. Sie ist 4. Man muss Kinder früh in diese Richtung lenken. Im Vorfeld des Kampfes die üblichen Scharmützel. mit einem Auftritt der beiden Konkurrenten bei einem Sportsender als Höhepunkt. Sie sehen sich ihren ersten Kampf an, den Fight of the Century. Ich habe den Kampf nicht verloren. Ich habe auch keine Prügel eingesteckt. Ich habe ein paar Schläge eingesteckt und ein paar Runden verloren. Aber Joe Frazier hat Prügel eingesteckt. So sehr, dass sich Frank Sinatra und Burt Lancaster im Publikum gewundert haben, wie kann jemand so viel einstecken? Weiße Fanatiker haben mir den Sieg gestohlen. Niemand wird mir einreden, ich hätte ihn verloren. Joe, Sie fühlen sich als rechtmäßiger Sieger? Ich denke, dass ich den Kampf klar gewonnen habe. Der Kampf war fair und korrekt, kein Weißer oder Schwarzer hatte was gedreht. Ein Punktrichter hat 11 Runden für ihn gewertet. Niemals auf der verdammten Welt kann Muhammad Ali in einem Kampf 11 Runden verlieren und nur 4 gewinnen. Das sagt alles. Ein perfekter Übergang für unsere Zuschauer, um sich selbst ein Urteil zu bilden. Ali und Frazier sitzen nebeneinander. Die Fernsehmacher werden das später als Fehler bewerten. Ali in einem braunen Anzug mit Weste und Krawatte, Frazier ganz in Ocker, Schlaghose und Hemd mit extra breitem Kragen. 70er-Style. War das der Schlag, wegen dem du ins Krankenhaus musstest? Ich war 10 Minuten im Krankenhaus, du 4 Monate. Ich habe mich ausgeruht und ich war nicht die ganze Zeit drin. Niemand geht ins Krankenhaus, um sich auszuruhen. Du bist dumm und ungebildet. Ich bin's leid, dass du mich ungebildet nennst. Ich bin nicht ungebildet. Sit down, Joe. Sit down quick. So, the brothers are here. Sit down quick, Joe. Frazier reißt sich das Mikrofon vom Revers und baut sich vor Ali auf. Der springt hoch, nimmt Frazier in den Schwitzkasten und ringt ihn zu Boden. Die Männer im Studio versuchen, die beiden Boxer zu trennen. Wie Sie sehen, haben wir hier eine Szene. Die beiden Männer kämpfen. Solche Dinge passieren ständig, um einen Kampf zu promoten. Aber dieses Mal scheint es ernst zu sein. Joe Frazier scheint echt sauer zu sein. Er ist richtig sauer. Ali macht sich möglicherweise einen Spaß aus der Sache, aber für Joe Frazier ist das ohne Zweifel kein Spaß. Ich kann nur um Entschuldigung bitten. Joe Frazier stürmt aus dem Studio und er ist sehr verärgert. Montagabend und sei ja pünktlich. Der Kampf verläuft ähnlich wie der erste. Aber Ali steckt weniger Treffer ein und gewinnt einstimmig nach Punkten. Nun ist es Frazier, der lamentiert, seine Treffer seien wirkungsvoller gewesen und Ali habe ständig geklammert, insgesamt 133 Mal. Clay wollte nicht kämpfen. Seine Strategie war, jede Aktion von mir zu unterbinden. Er hat es auf einen Nichtkampf angelegt, schubsen und greifen, als wären wir beim Wrestling. Ständig hat er seine Tintenfischarme über mich geworfen oder mir seine Unterarme auf den Nacken gelegt, sodass ich nicht schlagen konnte. Und der Ringrichter ist nicht eingeschritten. Wir sind alle die Opfer von Clays Popularität. Der Kampf zeigt aber auch, dass hier zwei Männer von gestern kämpfen. Frazier ist 30 Jahre alt, Ali sogar 32. Mit dem Sieg hat er sich die Herausforderung von Weltmeister George Foreman gesichert. Foreman ist 7 Jahre jünger als Ali, hat 37 seiner 40 Profikämpfe durch K.O. gewonnen. Joe Frazier hat keine 2 Runden gegen Foreman durchgehalten, auch Ken Norton nicht. Der Mann, gegen den Ali 2-mal über 15 Runden gehen musste und nur 1-mal knapp gewann. Hat Ali überhaupt eine Chance? Ali gegen Foreman. Der Rumble in the Jungle wird in die Geschichte eingehen. Als der vielleicht größte Boxkampf aller Zeiten. Darum, das Gesamtereignis nachzuzeichnen und nochmal herauszuarbeiten, was war das Besondere bis Einzigartige an diesem Kampf und an diesem ganzen, an dieser ganzen Veranstaltung rund um den Kampf. Es passiert ja nicht alle Tage, dass so etwas in Kinshasa stattfindet. Kinshasa ist die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, damals Zaire. Das Land ist eine Militärdiktatur, besser Kleptokratie, mit dem ehemaligen Generalleutnant Mobutu Sese Seko an der Spitze. Mobutu hat im Jahr 1961, unter anderem mit Hilfe des amerikanischen Geheimdienstes CIA, den demokratisch gewählten Präsidenten Patrice Lumumba gestürzt und sich 4 Jahre später an die Macht geputscht. Im Zentrum seiner Politik steht die sogenannte Authentizité. Die Abkehr vom Erbe der ehemaligen Kolonialmacht Belgien und die Rückbesinnung auf die afrikanischen Wurzeln des Landes. Städte werden umbenannt, christliche Vornamen afrikanisiert, der Aberkost, eine Mischung aus Hemd und Blazer, ersetzt Anzug und Krawatte. Auch der neue Name des Landes, Zaire, soll den Bruch mit der Vergangenheit symbolisieren. Es passiert nicht alle Tage, dass dort um eine Gesamtbörse von 2 × 5 = 10 Millionen Dollar geboxt wird. Das waren mehrere hundert Journalisten aus allen Erdteilen, die dahin kamen, um über den Kampf zu berichten. Das war so in jeder Hinsicht ein Megafight. Und dazu kam, wie wir ja jetzt ja natürlich wissen, dass der Ausgang des Kampfes ihn nochmal besonders heraushebt aus anderen Kämpfen. Denn es ging eben nicht so aus, wie die meisten gedacht haben. Und es zählt sicherlich zu den größten 5, 6, 7 Sensationen in der modernen Geschichte des Schwergewichts. Mitte der 1970er Jahre ist der Geist des Aufbruchs, der das Jahrzehnt davor geprägt hat, längst verflogen. In den USA hat die Bürgerrechtsbewegung zwar gesiegt, aber zu welchem Preis? Die Armut, gerade unter Afroamerikanern, ist nicht beseitigt. In den Südstaaten verkommen die früheren schwarzen Stadtzentren. In den großen Städten des Nordens werden die Viertel der Afroamerikaner, wie Harlem in New York, zu No-Go-Areas. Die Nation of Islam ist marginalisiert, ebenso die Black Panthers. Der Blick vieler Anführer richtet sich nach Afrika. Der ehemalige Black Panther Stokely Carmichael wandert mit seiner Frau, der südafrikanischen Sängerin Miriam Makeba, nach Guinea aus. Dort nimmt er einen neuen Namen an, einen afrikanischen, Kwame Touré. Für Mobutu ist das eine Chance. Mit dem Rumble in the Jungle, dem damals ersten Sportereignis dieser Größenordnung in Afrika überhaupt, versucht er, seine Authentizität als neues panafrikanisches Leitbild zu etablieren. Für die Länder des Kontinents und die Menschen in der Diaspora in Nord-, Mittel- und Südamerika. Das Rahmenprogramm bildet ein Festival, mit den amerikanischen Funk- und Blues-Legenden James Brown und B.B. King, der kubanischen Salsa-Ikone Celia Cruz und afrikanischen Topstars wie Manu Dibango und Miriam Makeba. Das Festival geht über 3 Tage. Es ist damals das größte seiner Art, das je auf dem afrikanischen Kontinent stattgefunden hat. Musikalisch hochkarätig, aber mit fragwürdigen Momenten. Einige der afrikanischen Künstler und Künstlerinnen preisen Mobutu in eigens komponierten Hymnen. Le 24 juin 73 na Kikole. Tata Mobutu a pesa ki malobae. A sengi vigilance na ba citoyen banso. Der Rumble in the Jungle ist für den 25. September 1974 angesetzt. Muhammad Ali reist mehrere Wochen vorher an, begleitet von einer 35-köpfigen Entourage: Trainer, Ärzte, Sparringspartner, Familienmitglieder, Freunde. Der Tross logiert auf Mobutus Landsitz, 40 Kilometer außerhalb von Kinshasa. Foreman reist kurzfristig an und bezieht eine Etage in einem Luxushotel. Während Ali seine Laufeinheiten am Kongo-Fluss absolviert, bereitwillig Interviews gibt und sich immer wieder unter das Volk mischt, verschanzt sich Foreman in seinem Hotel. Es ist klar, wem die Sympathien der Menschen zufliegen. Dass Foreman 2 Schäferhunde mitbringt, macht es für ihn nicht besser. Solche Hunde haben die früheren belgischen Kolonialherren auf Einheimische gehetzt. Es ist großartig, in einem Land zu sein, das von Schwarzen geführt wird. Ich wünschte, die Menschen in Amerika könnten das sehen. Muhammad Ali auf einer Pressekonferenz. In Amerika denken wir, dass wir es ohne den weißen Mann nicht schaffen und dass ganz Afrika Dschungel ist. Schwarze sehen wir nur als Diener oder Safariführer. Und wenn ein Weißer von einem Gorilla angegriffen wird, retten ihn die Einheimischen. Wir bekommen keine afrikanischen Autos zu sehen, keine afrikanischen Boote und keine afrikanischen Flugzeuge. Wir wissen nichts von afrikanischen TV-Sendern. Er hat sich auch ein paar Mal verschätzt, Dinge falsch eingeschätzt. Also Kinshasa, der Rumble in the Jungle, ist ein gutes Beispiel dafür. Er hat wirklich gedacht, dass dieser Präsident von Zaire, Mobutu, nun eine große Bewegung auslösen würde. Das, was man damals so Negritüden nannte, die Kultur der Schwarzen in Afrika und dass das alles befördert würde. Alle hier sind schwarz. Die Soldaten, der Präsident, die Leute auf den Geldscheinen. Eigentlich ist das unmöglich. Ein Land mit 28 Millionen Einwohnern, das funktioniert, ohne dass ein Weißer beteiligt ist? Ich dachte, Afrikaner seien wilde. Aber jetzt, wo ich hier bin, habe ich gelernt, dass die meisten Menschen hier weiser sind als wir. Sie sprechen Englisch und 2, 3 andere Sprachen. Das ist doch was. Wir in Amerika sind die eigentlichen Wilden. Er hat komplett übersehen, dass da ein Diktator aus einem Land agiert, der dieses Land auf Dauer ausbluten würde, der dabei war, politische Gegner nach Belieben festnehmen zu lassen, hinrichten zu lassen. Fast niemand hat die Ressourcen seines Landes so verscherbelt in Kooperation mit ausländischen Konzernen und Unternehmen, dass für das eigene Volk, für die eigene Nation im Grunde genommen fast nichts mehr übrig blieb. Das sind Tatsachen, die belegbar sind und im Nachhinein sich erwiesen haben. Aber für Muhammad Ali war Mobutu damals ein Verbündeter im Kampf um die Rechte der schwarzen Bevölkerung, sowohl in Afrika als auch in Amerika. Nachvollziehbar, aber im Nachhinein muss man sagen, auch etwas naiv beschränkt. Das ist eine mögliche Interpretation. Dafür spricht, dass Alis Sicht auf Afrika simpel ist. Er unterscheidet nicht groß nach Ländern, sondern sieht den Kontinent als Ganzes. Ali kannte Afrika. Kurz nachdem er den WM-Titel gegen Sonny Liston gewonnen hatte, hat er viele Delegierte afrikanischer Staaten bei den Vereinten Nationen in New York getroffen. Im selben Jahr, 1964, hat er Ghana besucht. Damals waren viele Afroamerikaner nach Ghana gegangen, um mit Kwame Nkrumah, dem ersten Präsidenten nach der Unabhängigkeit von Großbritannien, ein neues Land aufzubauen. Ali hat verstanden, wie wichtig Beziehungen zu den afrikanischen Ländern für die Afroamerikaner waren und dass beide Seiten diese Beziehungen brauchten, um sich gegenseitig zu stützen. Das war ihm klar. Dexter Blackman, der Experte für African American Studies von der Morgan State University im US-Staat Maryland, bietet eine andere Interpretation an. Aber 1974, als er in Zaire geboxt hat, ging es ihm mindestens ebenso sehr ums Finanzielle. Mobutu hat mehr als andere für diesen Kampf geboten. Und Ali hat sich für das Geld entschieden und bei gewissen Dingen weggesehen. Ich denke, er schaut den anderen Weg für das Geld. Das ist sicherlich wahr. Es gibt eine Rumor, that Ali was going to fight in South Africa. Angeblich wäre er ein oder zwei Jahre vorher sogar bereit gewesen, in Südafrika zu boxen, obwohl dort damals noch Apartheid herrschte. Ein brutales System zur Unterdrückung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit. Das finde ich enttäuschend an Ali, dass er in den späten 70ern und frühen 80ern nicht mehr die Haltung gezeigt hat wie in den 60ern. Sein Wissen über Afrika war nicht das Größte, aber ihm war natürlich klar, was es hieß, in Zaire zu boxen. Nur war die Bezahlung einfach zu gut für einen Mann am Ende seiner Boxkarriere. Gut möglich, dass an beiden Interpretationen etwas dran ist. Vielleicht ist es aber auch viel simpler. Muhammad Ali ist ein Boxer. Und nicht, was die Welt auf ihn projiziert. Oder was er ihr als Projektionsfläche angeboten hat. Mit George Foreman hat Muhammad Ali zudem wieder einen übermächtig erscheinenden Gegner, an dem er sich abarbeiten kann. Einen Gegner, der größer und stärker ist als Sonny Liston zu Beginn seiner Karriere und Joe Frazier Anfang der 1970er. Back to the Roots also, mit einer besonderen Inszenierung und an einem besonderen Ort. Ihr Jungs da draußen nehmt mich nicht ernst. Ihr glaubt, George Foreman wird mir eine Tracht Prügel verpassen? Ich sage euch, Mobutus Leute werden euch in einen Topf stecken, euch kochen und dann aufessen. Mitte der 1970er hatte sich die Einstellung der Amerikaner Ali gegenüber geändert. Aus mehreren Gründen. Erstens wegen den Niederlagen in den jeweils ersten Kämpfen gegen Joe Frazier und Ken Norton. Die Leute haben angefangen, ihn zu bedauern. Thomas Hauser, Alis Biograf. Auch die Leute, die gegen seine Position zum Vietnamkrieg waren, haben sich gesagt, ich stimme nicht mit ihm überein, aber dieser Mann hat feste Überzeugungen. Er hat viel geopfert, 3,5 Jahre, die wohl die besten seiner Karriere gewesen wären. Ich respektiere, dass er zu seinen Prinzipien steht, und zwar gewaltlos. Außerdem hat sich die Position der meisten Amerikaner zum Vietnamkrieg geändert. Und Ali hatte sich verändert. Statt die Rassentrennung im Stil der Nation of Islam zu propagieren, setzte er sich für einen Humanismus ein, der nicht nach Hautfarben unterscheidet. Als er in Zaire noch einmal Weltmeister werden wollte, war das die Geschichte vom schönen, jungen, schwarzen Prinzen, der vom Thron gestoßen wurde und sich die Krone zurückholen will. Im Herzen Afrikas. Who came back to claim the crown in the heart of Africa. In Kinshasa verzögert sich der Kampf. George Foreman ist verletzt. Der Rumble in the Jungle wird um 5 Wochen verschoben. Auf den 30. Oktober 1974. Ein problematisches Datum, denn im Süden Zaires beginnt im November die Regenzeit. Und der Kampf findet nicht in einer Halle statt, sondern im Stadion des 20. Mai, benannt nach dem Gründungsdatum von Mobutus Einheitspartei. Der Staatschef verhängt eine Ausreisesperre für die beiden Boxer, wohl aus Angst, dass sie einmal außer Landes nicht zurückkämen. Foreman bleibt die ganzen 5 Wochen quasi unsichtbar. Die wenigen Interviews, die er gibt, sind dünn. Sind Sie besorgt, dass Ali schneller als Sie sein könnte? Was meinen Sie mit schnell? Ich kann einen Mann schnell genug am Kinn treffen. Ali will Ihnen vor dem Kampf etwas zuflüstern, das Sie beeinflussen wird. Was könnte das sein? Müssen Sie ihn fragen. Mögen Sie es, während des Kampfes zu reden? Hatte ich noch keine Gelegenheit zu. Dazu waren die Typen zu schnell K.O. Ali dagegen badet in der Menge. Er hat ein paar Brocken Lingala aufgeschnappt, eine der 4 Landessprachen in Zaire. Wo immer er auftaucht, orchestriert er die Menschen, ihn anzufeuern. Ali, Boumaye! Ali, töte ihn! Auf seinen Pressekonferenzen zieht er die typische Ali-Show ab. George Foreman ist eine Mumie, so langsam bewegt er sich. Eine Mumie kann den großen Muhammad Ali nicht schlagen. Ihr kennt das aus Filmen. Ein Typ rennt durch den Dschungel und die Mumie verfolgt ihn. Bumm, bumm, bumm, bumm. Hilfe, Hilfe, die Mumie kriegt mich. Glaubt das nicht. Keine Chance, dass die Mumie mich kriegt. Foreman schlägt hart zu, das weiß ich. Aber was bringt ihm das, wenn er nichts hat, das er treffen kann? Foreman telegrafiert seine Schläge. Hallo, hallo, hier kommt eine rechte. Achtung! Und jetzt eine linke. Wie üblich enthalten seine Sprüche einen wahren Kern. Im Ring stapft Foreman seinen Gegnern hinterher und verlässt sich ganz auf seine Schlagkraft. Ein Hühne, wie Ali, 1,91 Meter groß und den meisten Gegnern an Reichweite überlegen. Das hat bisher gereicht. Von seinen 40 Kämpfen als Profi hat Foreman unfassbare 35 durch K.O. spätestens in der 5. Runde gewonnen. Nur 3-mal musste er über 10 Runden gehen, über 15, die für den Rumble in the Jungle angesetzt sind, noch nie. Auch der Vergleich mit dem duldsamen, schicksalsergebenen Sklaven aus Harriet Beecher Stowes Roman Onkel Toms Hütte kommt wieder zum Einsatz. Auch hier mit einem wahren Kern. Vor den Olympischen Spielen 1968 haben afroamerikanische Athleten einen Boykott geplant, aus Protest gegen den Rassismus im eigenen Land. Daraus ist nichts geworden. Aber während der Ehrung der Sieger im 200-Meter-Lauf haben die Gewinner der Gold- und Bronzemedaille zur Nationalhymne der USA den Kopf gesenkt und einen Arm zur Faust in die Höhe gestreckt. Der Gruß der Black Panther. And there is George holding up the American flag in the center of the ring before thousands of impressed spectators and millions more of television viewers. George Foreman dagegen hat nach seinem Sieg im Finale noch im Ring die amerikanische Flagge geschwenkt. Eine winzig kleine. Und wie es scheint, verschämt. George Foremans Geste wurde damals als Gegenprotest interpretiert. Aber im Hintergrund, das wissen wir aus der Forschung, hat er die Proteste unterstützt. Foreman kam aus einem Ghetto in Houston, Texas. Mit der Goldmedaille, das wusste er, konnte er Profi werden und da rauskommen. Mit John Carlos, einem der beiden Protestierenden, ist er bis heute befreundet. Foreman hatte verstanden, worum es ging, wollte seine Zukunft aber nicht aufs Spiel setzen. Für Foreman hat Muhammad Ali einen Rap parat, wie früher für Sonny Liston und Joe Frazier. Ein paar Jahre später trägt er ihn auf einer Veranstaltung noch einmal vor. George Foreman sitzt neben ihm und feuert ihn an. Für diesen Kampf habe ich was Neues probiert. Ich habe mit einem Alligator gestritten. Ich habe mit einem Wal gerungen, dem Blitz Handschellen angelegt und den Donner in den Knast gebracht. Letzte Woche habe ich einen Felsen ermordet, einen Stein verletzt, einen Ziegel krankenhausreif geprügelt. Ich bin so böse, ich mache sogar Medizin krank. Ich bin schnell. Gestern Abend habe ich das Licht ausgemacht und war im Bett, bevor das Zimmer dunkel wurde. Und du, George Foreman, du Trottel, wirst dich mir beugen. Ich weiß, dass du es drauf hast, mächtig drauf hast. Aber der Mann hat ein Problem. Ich werde ihm zeigen, wie großartig ich bin. Ali und seine Leute kommen aus dem Umkleideraum und in Kürze werden alle Fragen beantwortet sein. Ali wirkt ruhig. Sollte er den Titel gewinnen, wäre das ein historisches Ereignis. Ali ginge in die Geschichte des Boxens ein als einer der größten aller Zeiten. Es ist 3:15 Uhr nachts, als Muhammad Ali in Kinshasa in den Ring klettert. Eine ungewöhnliche Zeit für einen Boxkampf. Aber perfekt für das amerikanische Fernsehpublikum. In New York an der Ostküste ist es 10 Uhr abends. Los Angeles an der Westküste liegt weitere 3 Stunden zurück. Primetime also. Das Stadion des 20. Mai fasst offiziell 60.000 Zuschauer. Aber es dürften zwischen 70.000 und 100.000 sein, die im Stadion dabei sind. Weltweit, so schätzt man, sieht 1 Milliarde Menschen die TV-Übertragung. Das ist ein Viertel der Weltbevölkerung im Jahr 1974. Es ist schwül. 25 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 85%. Now here comes the heavyweight champion of the world, George Foreman, jogging on. This is, of course, the national anthem. Die Nationalhymnen. Erst die amerikanische, ein bisschen holprig von einer Blaskapelle intoniert. Foreman starrt ausdruckslos vor sich hin. Ali schließt seine Augen. Dann die Hymne Zaires. Ein riesiges Bild von Mobutu wird aufgezogen. Im Abakost, der von ihm propagierten traditionellen Geschäftskleidung in vielen Ländern Afrikas. Auf dem Kopf, wie meist, eine Mütze aus Leopardenfell. Am Ring sitzt Joe Frazier, Alis ewiger Rivale. Beide sehen fit aus, sie scheinen gut drauf zu sein. Das wird eine gute Sache. Ihre Vorhersage? Irgendwas zwischen 1 und 15 Runden. Hauptsache ein guter Kampf. Sie halten zu Foreman? Und ob. Can Ali dance and stay away from him? Is George Foreman's thundering punches going to be too much for him? Kann Ali tanzen und sich Foreman vom Leib halten? Wenn der ihn mit Schlägen eindeckt, vor allem mit seinem verheerenden linken Haken, könnte das zu viel sein für Ali. Es geht los. Ali in der Ringmitte. Er tanzt, wechselt die Vorhand. Mal rechts, mal links. Eine rechte Gerade an die Stirn des Weltmeisters. Foreman bewegt sich langsam auf Ali zu, versucht ihn in die Ecke zu drängen. aber Ali entwischt ihm. Das sieht gut aus. Er sucht die Schlagdistanz. Bleibt nicht weg. Foreman ist vorsichtig. Wieder eine rechte an seinen Kopf. Foreman hat Ali in der Ecke. Aber der klammert und drückt Foremans Kopf runter. Jetzt tanzt Foreman. Aber Ali, die rechte und eine linke. Foreman scheint verwirrt, dass Ali mit der rechten als Vorhand boxt. Damit hat er nur wenig Erfahrung. Ali tanzt, aber Foreman stellt ihn. Wieder drückt Ali Foremans Kopf runter. Aber der landet einen Leberhaken. Wieder eine rechte von Ali. Und wieder versucht Foreman, Schläge an Alis Körper anzubringen. Eine linke von Ali. Wow, das war Foreman mit einem Leberhaken. Jetzt eine linke gerade. Ali lehnt sich tief in die Seile und weicht aus. Ali mit einer linken und einer rechten hinterher. Bisher sieht Ali ziemlich gut aus. Noch eine Minute in der ersten Runde. Der Schlag von Foreman richtet keinen Schaden an. Aber dieser, eine Rechte an den Kopf von Muhammad Ali. Jetzt kommt Foreman auf. Ein rechter und ein linker Haken. Noch 25 Sekunden in der ersten Runde. Ali befreit sich, trifft wieder mit seiner rechten Vorhand. Was für eine phänomenale erste Runde. The JB's Live and Fast. Den falschen Mythos, dass Muhammad Ali viel, viel zu flink gewesen sei für George Foreman und sich da nur praktisch in die Seile gestellt hätte, um die Schläge zu erwarten, das ist so in der Art nicht richtig. Wenn man den Kampf nochmal sieht, ich habe das getan, sieht man, dass da zwar auch viele Maidbewegungen natürlich sind, man sieht aber auch, dass Ali schon in den Runden 1 bis 7 seinen Gegner vermisst. Der Boxexperte und Buchautor Bertram Job. Und ausprobiert, wie wäre das denn mit dem Schlag, wie reagiert er auf einen Uppercut, einen Aufwärtshaken. Das heißt, er hat sich im Grunde genommen die Instrumente schon zurechtgelegt, die dann in der achten Runde dann zur Anwendung kamen. Auch weil er eben nicht mehr so flink auf den Beinen war, wie zum Beispiel 1964, als er Sonny Liston den Titel abgenommen hat. Noch etwas zeigt die erste Runde. Ali lässt sich immer wieder in die Seile fallen, die den Ring begrenzen. Eine damals neue Taktik, die er Rope-a-Dope nennt und die im Gegensatz zur damals gängigen Lehre steht, wonach ein Boxer sich weder in die Ecken noch in die Seile drängen lassen soll. Rope-a-Dope heißt, dass ein Boxer sich auf die elastische Kraft der Seile verlässt, um wieder sozusagen zurückzukommen von den Seilen. Stellen sich Laien immer so vor, da wird einer in die Seile gedrückt und dann muss der irgendwie unheimliche Kraft aufwenden, um wieder zurückzukommen. So viel Kraft ist das ja nicht, weil die gedehnten Seile das ja wieder zurückgeben und man mit einer gewissen Elastizität ziemlich geschmeidig zurückkommt. Und man kann da auch Techniken entwickeln, an den Seilen noch den Oberkörper und den Kopf so zu bewegen, dass man wirklich nicht ständig von Wirkungstreffern erwischt wird. Übersetzt heißt Rope-a-Dope, sich in den Seilen zum Trottel machen. Ein Bluff also. Schwäche vortäuschen, damit der Gegner seine Kraft vergeudet. Und dann zu kontern. Auch in den nächsten Runden wendet Muhammad Ali diese Taktik an. Am Ring versteht Joe Frazier die Welt nicht mehr. Was macht er da? George trifft Ali ständig am Körper. Er kann nicht am Seil bleiben. Heißt das, Ali macht einen taktischen Fehler? Das sage ich doch. Er muss sich bewegen, sonst trampelt George ihn nieder. Er muss sich bewegen, was will er am Seil? Je länger der Kampf dauert, umso deutlicher wird, dass Alis Taktik aufgeht. Zwar kassiert er viele Schläge, die meisten aber auf den Körper. Und die auszuhalten, hat er trainiert. Viel öfter schlägt Foreman Luftlöcher. Ali wirkt zuversichtlich. Foremans Schläge kommen langsamer als sonst. Aber jetzt, 4 Körpertreffer. Doch Ali kommt wieder mit einem Konter durch. Zwingt Foreman ihn doch einmal in den Infight, den Nahkampf, klammert Ali. Immer wieder redet er dabei auf Foreman ein. An seinen Lippen lässt sich ablesen, was er sagt. Ist das alles, was du drauf hast, du Lusche? Härter kannst du nicht schlagen? Du schlägst ja wie eine alte Frau. Mich erwischst du nie. Foreman dagegen sieht man an, dass er verwirrt ist. Sein Boxstil ist es, den Gegner in die Ecke zu drängen und so lange mit mächtigen Schlägen einzudecken, bis der K.O. geht. Aber damit stößt er bei Ali an seine Grenzen. Er müsste etwas ändern. Nur was? Foreman wirkt müde am Ende der 7. Runde. Ali redet weiter auf ihn ein. Ali continues to talk. Foreman tries to deliver some shots to the body. The bell sounds, ending round 7. Muhammad Ali hat die Dosis seiner Gegenwehr tendenziell von Runde zu Runde erhöht. Und auch die Zielstrebigkeit, die er dabei an den Tag gelegt hat. Das heißt, er hat graduell immer mehr und immer besser getroffen, sodass dann irgendwann tatsächlich in der 8. Runde alles zusammenkam. Er hat am Anfang sicherlich mit seinen Kommentaren Foreman ein bisschen verunsichern können. Dahinter steckte schon der Gedanke, Foreman zu beeindrucken. Im Grunde genommen aber, weil er selber beeindruckt war. Er ist schon sehr, sehr hart getroffen worden. Foreman war einfach eine Urgewalt in dieser Zeit. Es ist im Grunde genommen auch ein bisschen die Kunst des Bluffs. In dem Moment, wo ich merke, oh, ich bin hier deutlich getroffen und ich bin hier in großer Gefahr, den Kampf zu verlieren, zu sagen, ist das alles, was du drauf hast. Aber der Bluff gehört zum Boxen mit dazu und vielleicht bei keinem so sehr wie bei Ali. Muhammad Ali, he seems to have the whole fight in control. George Foreman seems to have nothing left at this time. Ali seems to be waiting and I think that he knows that he has control. Die 8. Runde. Ali wieder in den Seilen. Foreman verfehlt ihn spektakulär, gerät aus dem Gleichgewicht, fällt um und beinahe aus dem Ring. 30 seconds left in round 8. Ali, a sneaky right hand. 30 Sekunden noch bis zum Ende der Runde. Eine fiese Rechte von Ali. Noch eine. Eine weitere über die Schulter. Eine Links-Rechts-Kombination. Foreman geht zu Boden. 3, 4, 5, 6. Foreman gets up to the knee. 8. That's it. The fight is stopped. Muhammad Ali. Aus. Der Kampf ist aus. Muhammad Ali hat es geschafft. Dieser großartige Boxer hat es geschafft. Im Ring bricht Chaos aus. Fans umringen Muhammad Ali. Militärpolizei marschiert auf. 10 Minuten später sitzt Ali in seiner Kabine. Um ihn herum Fotografen, Journalisten, Kameramänner. Draußen bricht das Inferno aus. Ein Starkregen, der das Stadion komplett unter Wasser setzt. Es scheint, als hätte der Regen gewartet, bis der Kampf zu Ende war. Muhammad Ali ist wieder Weltmeister. 10,5 Jahre nach dem Sieg gegen Sonny Liston. 7,5 nachdem ihm der Titel aberkannt wurde. They never come back? Von wegen. Am I the greatest of all time? It wasn't a close fight, was it? It wasn't a close fight. Bin ich der Größte aller Zeiten? Es war kein enger Kampf, oder? Everybody stop talking now. Attention. Alle still jetzt. Aufgepasst. I told you, all of my critics, Ich habe euch allen gesagt, meinen Kritikern, dass ich der Größte aller Zeiten bin, noch bevor ich Sonny Liston geschlagen habe. Ich sage es euch heute noch einmal. Aber ich weiß nicht, ob ich jemals wieder boxen werde. Ich dachte, das wird ein leichter Kampf, leicht verdientes Geld. Ich setze ihm nach und schlage ihn in ein oder zwei Runden. George Foreman, Jahre später. Once there was a battle there. Okay, dachte ich nach der zweiten Runde. Dann halt in drei oder vier. Ich habe ihm die härtesten Schläge verpasst. Als ich dachte, er ist reif, nimmt er den Kopf hoch und sagt, mehr hast du nicht drauf, George? Dann die achte Runde. Ich habe ihn in den Seilen, er windet sich raus. Eine Kombination, Rambam. Und dann die schnellste Rechte, die ich jemals nicht gesehen habe. Ich bedauere nur eine Sache, dass ich nicht die Größe hatte, in seine Ringecke zu gehen und ihm zu gratulieren. Er hatte die härtesten Schläge eingesteckt, die ich drauf hatte. Die hat er weggesteckt. Könnte ich den Kampf noch einmal erleben, würde ich zu ihm gehen und sagen, Glückwunsch, Champ, guter Kampf. Heute bin ich froh über diesen Kampf. Denn niemand außer mir kann über sich sagen, ich habe den Rumble in the Jungle gekämpft. Ich habe keinen Kampf verloren, sondern einen Platz in den Geschichtsbüchern gewonnen. I'm the only one who can say it. I lost the fight? No, I gained a part of history. I'm a romantic. I've always asked myself, what would have happened if Muhammad. Ich bin ein Romantiker und ich habe mich oft gefragt, was, wenn Muhammad Ali nie aus seinem Exil zurückgekommen wäre? Wenn er, nachdem sie ihm den Titel weggenommen hatten, gesagt hätte, das war's, ich boxe nicht mehr. Muhammad Ali today would probably still be alive. Muhammad Ali wäre wahrscheinlich noch am Leben. Und er wäre ein leuchtendes, gesundes Beispiel für einen Mann gewesen, der in seinen besten Jahren unbezwingbar war. Incomparable in his prime. Alis Biograf Thomas Hauser. My second choice would be. Zweite Wahl wäre der Rücktritt, nachdem er den WM-Titel gegen George Foreman in Zaire zurückgewonnen hatte. Er hatte das Comeback geschafft. Er war wieder Weltmeister. Er hatte bewiesen, was er beweisen wollte. Er war immer noch bei guter Gesundheit. Also Schluss mit dem Boxen. Von da an hat jeder weitere Kampf vermutlich dazu beigetragen, dass Ali an Parkinson erkrankt ist, einer tückischen Hirnerkrankung. Allerspätestens nach dem dritten Kampf gegen Joe Frazier in Manila gab es keinen Grund mehr, weiter zu boxen, außer die Gier nach noch mehr Geld. Vielleicht war es sogar eher die Gier der Leute in seinem Umfeld als seine eigene. Muhammad war ein Boxer, das war seine Identität. Für die Leute in seinem Umfeld hätte sein Rücktritt bedeutet, dass sie sich neue Jobs hätten suchen müssen. Frühjahr 1975. Dreimal verteidigt Muhammad Ali seinen WM-Titel. Die Gegner sind nicht namhaft, ausgewählt, um Kasse zu machen. Aber Ali tut sich schwer. Im Oktober dann der dritte Kampf gegen Joe Frazier. In Manila, der Hauptstadt der Philippinen, von den Boxpromotern zum Thriller in Manila hochgejubelt. Wie Zaire sind auch die Philippinen damals eine Diktatur. An deren Spitze steht Ferdinand Marcos, der im Jahr 1972 als gewählter Präsident nach Unruhen das Kriegsrecht verhängt hat und sich und seine Gefolgsleute auf Kosten des armen Landes ungehemmt bereichert. Legendär die Schuhsammlung seiner extravaganten Frau Imelda. Sie umfasst mehr als 3000 Paare. Ich werde ihm eine Abreibung verpassen. Und ich habe ein Gedicht geschrieben. Einige von euch kennen es schon. Außerdem habe ich hier einen kleinen Gorilla. Das ist Joe. Ich nehme ihn überall mit hin. Muhammad Ali auf einer Pressekonferenz kurz vor dem Kampf. Gorilla ist sein Spitzname für Joe Frazier. Und der Gorilla, den er aus der Tasche zieht, ist eine Figur aus Hartgummi. Das Gedicht ist flach. Es wird ein Killer und ein Thriller sein, wenn ich mir den Gorilla in Manila vornehme. Werbung für den Kampf, mehr nicht. Die Schlachten der 60er Jahre sind geschlagen und die Gegensätze jener Zeit verwischt. Es gibt keinen Onkel Tom mehr, keinen Floyd Patterson, den Boxer des Establishments. Die Bürgerrechtsbewegung hat gesiegt, der Vietnamkrieg ist vorbei. Ali spaltet das Land nicht mehr. Niemand zweifelt seine Klasse an. Und niemand nennt ihn mehr bei seinem Geburtsnamen Cassius Clay. Außer Joe Frazier. Aber von Frazier ist das kein politisches Statement, sondern der hilflose Versuch eines rhetorisch hoffnungslos unterlegenen Mannes, es Ali irgendwie heimzuzahlen. Ich habe Joe immer bei mir, damit ich auf der Hut bin. So sieht er aus, wenn ich ihm eine überbrate. Den ganzen Abend in Manila. So wird das laufen. A narcissist. Ali certainly had a full appreciation of himself. War Ali ein Narzisst? Ali war sicherlich sehr von sich überzeugt, aber ich glaube nicht, dass man ihn im klinischen Sinn als Narzisst bezeichnen kann. Who puts his own desires, his own interests above those of anybody else. Narzissten stellen ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Interessen über jene aller anderen Menschen. Was sie wollen, ist das Einzige, was zählt. Donald Trump ist nach meinem Verständnis ein Narzisst, Ali nicht. Im Gegenteil, er hat sich oft persönlich für andere Leute eingesetzt, viele Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt und unter großen persönlichen Opfern für die Sachen anderer Leute gekämpft. Auch in Manila ist es heiß und schwül. Aber anders als in Kinshasa findet der Kampf nicht in einem Stadion statt, sondern in einer Halle, dem Araneta Coliseum. Und nicht abends, sondern mittags, damit er in den USA zur besten Sendezeit übertragen werden kann. Die Luft im Araneta Coliseum ist zum Schneiden. Das Thermometer klettert auf 40 Grad. Für viele Experten ist der Thriller in Manila der größte Boxkampf aller Zeiten. Eine epische Auseinandersetzung über 14 Runden, in der sich die beiden Boxer beinahe bis zur Besinnungslosigkeit prügeln, in der sie sich gegenseitig mit Schlägen eindecken, die jeden anderen Gegner auf die Bretter schicken würden. Frazier, der kleiner ist und deshalb in den Nahkampf muss, mit wuchtigen Hieben auf Alis Körper, meist Haken auf Leber und Nieren. Getreu einer alten Boxerweisheit, if you kill the body, the head will die. Töte den Körper und der Kopf wird sterben. Ali dagegen mit rechten Geraden an Frasers Kopf. Immer wieder lässt er sich in die Seile fallen. Rope a dope. Ali dominiert die ersten Runden. Dann kommt Frazier auf. In der sechsten Runde landet er zwei linke Haken an Alis Kopf. Der taumelt, fällt aber nicht. Vor der 14. Runde sind beide Boxer erschöpft. Ali japst nach Luft. Frasers Gesicht ist deformiert. Er kann kaum noch sehen. In der 14. Runde ist Frazier stehend K.O. Er kassiert einen Kopftreffer nach dem anderen. Mehr als 30, will ein Sportjournalist gezählt haben. Aber Frazier bleibt auf den Beinen und wühlt sich immer wieder in Ali hinein, versucht, seine linken Haken ins Ziel zu bringen. Doch seinen Schlägen fehlt die Kraft. Die Pause nach der 14. Runde. Frazier lässt sich nur mit Mühe auf den Schemel in seiner Ringecke fallen. Er spuckt Blut. Ein Arzt sieht nach Frazier. Ich glaube, es ist vorbei. Es ist vorbei. Muhammad Ali sackt in der Ringmitte zu Boden. Er hat einen Kreislaufkollaps erlitten. Minuten später gibt er ein Interview. Keine Spur von Euphorie, keine Sprüche. Seine Aussprache ist verwaschen, kaum zu verstehen. Ist Ali nur erschöpft? Oder sind das die ersten Symptome der Parkinson-Krankheit, an der er später leiden wird? Ich war überrascht, dass Joe so lange durchgehalten hat unter den Bedingungen hier. Er ist der größte Boxer aller Zeiten. Nach mir. Langsam erholt sich Ali, wird klarer und drückt sich klarer aus. Und jetzt? Der Rückkampf gegen Foreman? That's right, and then I want to retire. This is too painful. It's too much work. Might have a heart attack or something. I want to get up before I'm on top. Genau. Und danach höre ich auf. Das ist zu schmerzhaft, zu viel Arbeit. Ich will keinen Herzinfarkt bekommen. Ich möchte aufhören, solange ich ganz oben bin. Things you want are real. You have you to complete, and there is no deal. Der Rückkampf gegen George Foreman kommt nicht zustande. Stattdessen verteidigt Muhammad Ali seinen Titel im Jahr 1976 gegen eher unbekannte Gegner. Und gegen Ken Norton, mit dem er auch in seinem dritten Kampf große Probleme hat. Nach 15 Runden gewinnt Ali nach Punkten, obwohl viele Beobachter Norton als Sieger sehen. Ali tritt gegen den Japaner Antonio Inoki an, den Weltmeister im Wrestling, damals eine Art Vorläufer der Mixed Martial Arts. Der Kampf, zum Krieg der Welten gejazzt, ist eine Farce. Inoki setzt sich auf den Hosenboden und traktiert Ali mit Tritten. Er will dem Boxer nicht vor die Fäuste laufen. Ali umkreist Inoki und versucht, den Tritten auszuweichen. Er will sich nicht zu Boden ringen lassen. Nach 15 Runden hat Ali exakt 6 Schläge abgegeben und schmerzhafte Verletzungen an den Schienbeinen davongetragen. Der Kampf wird unentschieden gewertet. Für mich war er einer der besten Champions im Schwergewicht. Ich tue mich schwer, vom allerbesten Champion im Schwergewicht zu sprechen, weil sich die Boxtechnik auch über die Jahrzehnte so verändert hat, dass man die herausragenden Champions, so wie Joe Louis, Rocky Marciano, auch Joe Frazier, Foreman und andere, später Tyson natürlich, Lennox Lewis, Wladimir Klitschko, kaum miteinander vergleichen kann. Im Februar 1978 verliert Muhammad Ali seinen WM-Titel gegen Leon Spinks, einen mittelmäßigen Boxer, gewinnt aber den Rückkampf 6 Monate später. Damit ist er zum dritten Mal Weltmeister. Danach steigt er noch zweimal in den Ring, verliert aber beide Kämpfe. Als er im Dezember 1981 zurücktritt, ist er fast 40 Jahre alt. Kein großer Abgang eines großen Champions. Dagegen spricht, dass er merklich nachgelassen hat in den Zeiten, nachdem er dann zurückgekommen ist und auch mehrere Niederlagen hatte gegen eher unbesungene Gegner, die als klar schlagbar galten. Siehe Leon Spinks, siehe Ken Norton. Die letzten Kämpfe sollte man gnadenhalber vergessen. Dafür würde sprechen, dass er eine, zumindest in den ersten Jahren als Champion, eine nie mehr gesehene Beweglichkeit in dieser Gewichtsklasse an den Tag gelegt hatte. Dafür würde sprechen, dass er eine Gesamtwirkung erzielt hat, einfach aufgrund auch von Persönlichkeit, aufgrund von politischen, gesellschaftlichen Stellungnahmen, mit denen er das Boxen weit in andere Bereiche der Gesellschaft hineingetragen hat. Das hat keiner der anderen Schwergewichts-Champions so in der Ausprägung geschafft. Ali war der Mann, den die Zeit vielleicht gerufen hat, den die Zeit auch brauchte, um bestimmte Dinge zu überkommen, um bestimmte Dinge in Frage zu stellen. Im Jahr 1984 stellen Ärzte fest, dass Ali an Parkinson leidet. Die Krankheit ist tückisch. Im Gehirn sterben Nervenzellen ab. Das führt zu Lähmungserscheinungen, zu unrunden Bewegungen, zu unkontrolliertem Zittern, zu Muskelstarre. Auch das Sprachzentrum ist betroffen. Für Muhammad Ali, den Meister der flotten Sprüche, muss gerade das eine Tortur gewesen sein. Waren die vielen Treffer, die er nach seiner Rückkehr aus dem Exil im Ring kassiert hat, ein Auslöser der Krankheit? Einzelne Studien legen nahe, dass Kopfverletzungen das Risiko erhöhen können, an Parkinson zu erkranken. Bewiesen ist dieser Zusammenhang aber nicht. Ali engagiert sich für eine Stiftung zur Erforschung von Parkinson, inklusive öffentlicher Auftritte, bei denen es ihm immer schwerer fällt, sich klar und verständlich auszudrücken. Seinen letzten großen Auftritt hat Muhammad Ali bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1996 in Atlanta. Anders als sonst bleibt geheim, wer das olympische Feuer anzünden wird. Das Flutlicht wird ausgeschaltet, es ist stockdunkel. Die letzte Fackelträgerin läuft eine Rampe hinauf. Oben steht ein Mann, ganz in Weiß. Die Kamera zoomt heran. And look, it's Muhammad Ali. Alis Gesicht ist maskenhaft. Er zittert, ist kaum fähig, die Fackel zu halten. Aber er schafft es, das olympische Feuer anzuzünden. Ein Triumph des schieren Willens. Und ein Moment, in dem Muhammad Ali die Herzen der Menschen im Stadion und an den Bildschirmen überall auf der Welt zufliegen. What a moment! The former World Heavyweight Champion. One of the great figures in sport. Bis auf eines. Das seines ewigen Rivalen Joe Frazier. Als Ali in Atlanta die olympische Fackel entzündet hat, hat Joe Frazier im Umfeld immer wieder gesagt, habt ihr das gesehen? Wie kann man so einen Krüppel die olympische Fackel entzünden lassen? Da sieht man mal, wie ich den zugerichtet habe. Viel ist ja nicht mehr von ihm übrig geblieben, so ungefähr. Der hat's also auch immer wieder heimgezahlt, selbst nachdem Ali sich schon in aller Form entschuldigt hatte. Aber manchmal werden Wunden gerissen, die verheilen halt nicht. Ali konnte seine Gegner heruntersetzen, beleidigen. Frazier war der hässliche Gorilla. Foreman war die alte Mumie. Listen war der alte hässliche Bär. Es gab immer diesen Spaß auf Kosten anderer. Ali war der Junge, der Schöne, der Intelligente. Man kann auch darüber streiten, ob das das zulässige Maß nicht häufiger überschritten hat. Dass Ali auch anders kann, zeigt er bei einem seiner letzten Auftritte im Jahr 2005. Das Internationale Olympische Komitee hat ihn 6 Jahre zuvor zum Sportler des Jahrhunderts gekürt. Nun soll er die höchste Auszeichnung der USA erhalten, die Friedensmedaille, verliehen von Präsident George W. Bush. Only a few athletes are ever known as the greatest in their sport or in their time. But when you say the greatest of all time is in the room, everyone knows who you mean. Ali kann kaum noch gehen und nicht mehr sprechen. Bush hängt ihm die Medaille um und redet auf ihn ein. Man vermeint etwas Schelmisches in Alis Gesicht zu erkennen. Er lässt einen Zeigefinger um sein Ohr kreiseln. Können Sie das bitte noch einmal wiederholen? Bush lacht. Das Publikum lacht. Wie oft mag Ali diesen Satz seit Ausbruch seiner Krankheit gehört haben? Blow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Down there in Louisville, back in the day, a skinny little black kid named Cassius Clay. I won the gold medal for the land of the free. Refused Vietnam, they took my license from me. Flow like a butterfly, sing like a bee. My name is Muhammad Ali. No Viet Cong ever called me nigger. No Sonny Liston ever called me a quitter. I threw that gold medal in the Mississippi River. My name is Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. 32 Jahre lebt Muhammad Ali mit seiner Krankheit. Das sind 12 mehr, als seine Karriere als Profiboxer gedauert hat. Er stirbt am 3. Juni 2016 im Alter von 74 Jahren. Now my hands may tremble and slowly I walk. Was the Louisville lip, but now it's painful to talk. But all the little children know my heart is free. Don't cry for Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. His heart is tender, his soul is free. Don't cry for Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Flow like a butterfly, sting like a bee. My name is Muhammad Ali. Rückblende in den Herbst 1988. Als Thomas Hauser mit den Interviews für seine Biografie Muhammad Ali, His Life and Times beginnt, ist Ali 45 Jahre alt und leidet seit 3 Jahren an Parkinson. Hauser kennt Ali. Er hat ihn im Jahr 1967 fürs Studentenradio der Columbia University in New York interviewt. 1 Stunde lang. Mit anderen Berühmtheiten wäre das damals undenkbar gewesen, vor allem mit einem Boxer. Und erst recht für einen damals unbedeutenden jungen Journalisten, der für einen unbedeutenden Sender arbeitet. 1988 ist Hauser ein renommierter Autor. Er hat Romane geschrieben und Sachbücher über das Boxgeschäft und über einen amerikanischen Journalisten, der nach dem Militärputsch in Chile von den neuen Machthabern entführt und ermordet wurde. Das Buch bildete die Grundlage für den preisgekrönten Film Vermisst mit Dustin Hoffman und Sissy Spacek. When I was with Muhammad, his health was pretty good. Als ich mit Muhammad an seiner Biografie gearbeitet habe, war er gesundheitlich noch nicht so angeschlagen. Er hatte Probleme mit der Muskelkoordination, vor allem beim Sprechen. Aber ich habe so gut wie alles verstanden, was er gesagt hat. Persönliche Gespräche waren einfacher, weil ich dabei seine Lippen sah. Aber auch am Telefon habe ich das meiste verstanden. Und wenn nicht, habe ich ihn gebeten, es zu wiederholen. Kognitiv war er kein bisschen eingeschränkt. Dutzende Male hat Hauser Ali über die nächsten beiden Jahre getroffen. Am Anfang für längere Gespräche, später wurden sie immer kürzer. Wir haben viel über seine Krankheit geredet. Anfangs hat sie ihm Angst gemacht. Aber dann hat er verstanden, dass Gott oder in seinem Fall Allah niemandem eine Last aufbürdet, die dieser nicht tragen kann. Seine Krankheit war die Last, die er tragen musste. Bis dahin hatte er ein wunderbares Leben gehabt. Er verstand, dass die Jahre der Krankheit nur eine kurze Zeit waren im Vergleich zur Ewigkeit. Die Interviews waren die letzten, die Muhammad Ali geben konnte. Sie sind sein Vermächtnis. Einen Moment werde ich nie vergessen. Als ich mit dem Manuskript fertig war, bin ich zu ihm nach Hause gefahren. Lonnie, seine vierte Frau und ich haben ihm das komplette Manuskript vorgelesen. Das hat 8 Tage gedauert. Ich habe das aus verschiedenen Gründen gemacht. Zum einen haben sich auch Leute negativ über Ali geäußert und ich wollte nicht, dass er sich von mir hintergangen fühlt. Zweitens wollte ich ihm die Chance geben, Dinge zu korrigieren, die ich vielleicht falsch dargestellt hatte. Drittens habe ich gehofft, dass ihm beim Hören noch etwas einfällt, was ich noch nicht wusste und einfügen konnte. Und dann gab es diesen Moment, ich erinnere mich noch genau. Lonnie las ein Zitat vor von Alex Warlow, dem Produzenten der Boxübertragungen beim TV-Sender ABC. Alex kannte Ali gut. Er sagte, hätte Ali die Chance, sein Leben noch einmal zu führen, mit dem Wissen um seine Krankheit und wie alles ausgeht, er würde alles exakt so machen, wie er es gemacht hat. Ich sehe Ali da sitzen in seinem Stuhl. Er strafft sich, sitzt aufrecht und sagt, darauf kannst du wetten. Muhammad sat up, straightened his chair and said, you bet I would. Boxer, Aktivist, Idol. Eine lange Nacht über Muhammad Ali. Von Tom Noga. Es sprachen Janina Sachau als Erzählerin, David Formweg als Muhammad Ali, Daniel Berger als Dexter Blackman, Thomas Krause als Thomas Hauser, Carlos Lobo als Reporter sowie Enno Kalisch und Daniel Wiemer. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Marcel Christmann. Regie der Autor. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über große Oper auf dem Vulkan, über das Musiktheater in der Weimarer Republik. Das meistgespielte Stück Musiktheater aus der Zeit kennen Sie bestimmt, die Dreigoschenoper. Aber es gibt darüber hinaus viel mehr zu entdecken. Seien Sie gespannt.